torniamo sul terreno più praticabile della storia che tutti siamo capaci di fare, speriamo. Questo Mulak, Ulrich Mulak, dell'Università di Frankfurt, affronta un tema che è indubbiamente cruciale per la nostra tematica, quello cioè del sistema europeo degli stati nella storiografia tedesca del XIX secolo. Das europäische Staatensystem in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. La cosa strana è che proprio questa mattina mi è arrivato per posta un libro dalla casa editrice Il Mulino. Questo libro è la traduzione di un libro di Ludwig Leo intitolato Equilibrio o Egemonia, Gleichgewicht oder Hegemonie, che è stato scritto nel 1948. Questo libro, in qualche misura, das ist die Lage des Bundes, mehr die antiche Tradition della storiografia del sistema degli stati, ha ripreso e ha utilizzato in chiave politica dopo la Seconda Guerra Mondiale per dare una, come dire, spiegazione, illustrazione, in qualche misura giustificazione della vicenda così disgraziata e così tragica dell'umanità e soprattutto, devo dire, dell'umanità tedesca, in una linea però di spiegazione, di prospettiva che appunto viene da molto lontano, no? Ecco, io trovo, io sono molto condizionato dai segni del tempo, però li trovo molto augurale, ecco, che mi sia arrivato stamattina proprio quando Mulak ci parla del sistema europeo degli stati, anche che mi sia arrivato questo libretto di Deio, che naturalmente tutti avrete già letto e riletto, ma se per ipotesi qualcuno non l'avesse mai letto, insomma, io credo che sia veramente un libro fondamentale per capire cosa sono queste cose, ma anche come si fa storia. Sul disegno che dice Kleine e ha è un tipo di ma dobbiamo però aprire. Ah, si va. Bin ich jetzt zu verstehen? Gut, ausgezeichnet. Dann möchte ich also endlich mit meiner Vorbemerkung zu beginnen, die dazu dienen soll, das Thema meines Referates zu präzisieren. Ich möchte dabei ausgehen von dem Generalthema der Studienwoche, die es gestern in den orientierenden Ausführungen von Jens Gehrer hier uns vorgeführt worden ist. Ansichten, Stereotypen und Mythen, wie man sich im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland von der Neuzeit oder von der Moderne gemacht hat. Ich glaube, dass es weiter keine Schwierigkeiten macht, mein Thema in diesem Rahmen einzuordnen. Das eine ist, dass die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts sich ganz wesentlich mit der neuzeitlichen oder modernen Geschichte Europas befasst hat. Sie hat sogar gelegentlich den Anspruch erhoben, dass sie wissenschaftlichen Bearbeitung, die ich jetzt bereits begonnen habe. Das zweite ist, dass die Figur des europäischen Staatensystems den deutschen Historikern des 19. Jahrhunderts als eine der wichtigsten Anschauungsformen oder Kategorien gedient hat, um die neuere und moderne oder moderne Geschichte Europas angemessen zu erfassen. Ich kann das ganz exemplarisch dadurch demonstrieren, dass jeweils am Anfang und am Ende des Jahrhunderts ein großes historiografisches Werk steht, das diese Perspektive zur Darstellung bringt. 1809 erscheint in erster Auflage, 1822 in vierter Auflage von Arnold Hermann Ludwig Heeren ein Handbuch der Geschichte des europäischen Staatensystems und seiner Kolonien. Seit 1905 erscheint großes vierbändiges Werk zur Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492 bis 1815. Das Werk erscheint im Rahmen eines groß angelegten Handbuchunternehmens, das der damaligen Zeit verwirklicht wird, des belomeinigischen Handbuches der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Die vier Verfasser dieses Werkes sind Eduard Furter, Walter Platzos, Max Immich und Adalbert Wahl. Dabei legt in den ersten Band Max Immich vor, er legt 1905 den ersten Band dieser Reihe vor, die Geschichte des europäischen Handbuchs. Regierungsübernahme durch den 14. bis zur französischen Revolution, also von 1661 bis 1789. Beide Werke, das Heerische Handbuch auf der einen Seite und dieses vierbändige Werk am Ende des Jahrhunderts auf der anderen Seite, stecken eine durchgängige kategoriale Tradition an. Jedenfalls gilt, dass die Figur des europäischen Staatensystems zu keinem Zeitpunkt im Arsenal der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts gefehlt. Es ist das Ziel meines Referates, einige Betrachtungen über den historiografischen Einsatz dieser Figur anzustellen, über ihre jeweilige Bedeutung, über ihren jeweiligen Kontext und damit über ihre jeweilige Funktion. Mit dieser Problemstellung ist zugleich auch die Frage involviert nach Kontinuität und Diskontinuität zwischen dem Anfang und dem Ende des 19. Jahrhunderts, gewissermaßen zwischen Ehren und Belomeinung. Ich möchte mich dabei auf zwei Hauptrichtungen der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts konzentrieren: einmal auf die Geschichtsschreibung Leopold von Ranke's, zum anderen auf die Geschichtsschreibung der sogenannten russischen Schule. Von den Autoren dieser russischen Schule habe ich zwei Autoren ausgewählt, die gewissermaßen die Eckfiguren dieser Richtung darstellen: Johann Gustav Treusen und Heinrich von Treitschke. Treusen kann als einer der Begründer dieser Schule angesehen werden. Heinrich von Treitschke ist der letzte Vertreter einer russischen Schule im engeren Sinne. Natürlich sind daher auch in der preußischen Geschichte geblieben worden, aber nicht mehr unter den Prämissen. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Richtungen, der rankischen Geschichtsschreibung einerseits und der russischen Schule andererseits, ist ein vorrangiger Gegenstand für ihn, der sich mit der Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert befasst. Diese beiden Richtungen tragen paradigmatische Konflikte aus, im Konflikt um Objektivität und Parteilichkeit in der Historie, um Universalgeschichte und Nationalgeschichte, um Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen und Volksgeschichte. Dabei herrscht zwischen diesen beiden Schulen keineswegs nur ein Verhältnis des Gegensatzes, mannigfache Anknüpfungspunkte, Anschlussstellen, Vermittlungen. Man kann geradezu sagen, dass jede bekämpfte Position in der jeweils eigenen Position immer auch mit enthalten ist. Das Verhältnis der rankischen Schule und der russischen Schule wird damit zum sinnfälligen Zeugnis für Vielheit und Einheit des früheren deutschen Historismus. Es wird sich zeigen, dass in diesem Koordinatensystem auch für unser Thema wichtige Aufschlüsse gewinnen lassen. Ich muss aber mit der Feststellung beginnen, dass die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts die Figur des europäischen Staatensystems keineswegs geprägt hat, auch wenn die Bezeichnung selbst durch sie endgültig zum Terminus technicus geworden ist. Vielmehr knüpfen die Historiker des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts an die Historiker des 18. Jahrhunderts an, die wiederum in einer weit zurückreichenden Tradition stehen. Man muss im Grunde die tautologische Feststellung treffen, dass eine Vorstellung vom europäischen Staatensystem besteht, seit es ein europäisches Staatensystem gibt, oder vielmehr, dass diese Vorstellung dann aufkommt, als man die Erfahrung einer politischen Realität gemacht hat, die offenbar, um angemessen analysiert werden zu können, auf einen solchen Begriff gebracht werden muss. Lassen Sie mich das durch einige Hinweise, durch einige Zitate exemplifizieren. Ich beginne mit der Renaissance, mit der italienischen Renaissance. Die Renaissance bietet das Schauspiel eines regionalen Staatensystems und damit das Urbild eines Staatensystems. Sie löst damit zum ersten Mal Reflexionen auf, politische Reflexionen, die in diese Richtung gehen, da weise ich nur ganz kurz auf Machiavelli. Machiavelli gibt im Kapitel des Principe eine Beschreibung der politischen Lage Italiens, der italienischen Staaten vor der Invasion Pius des VIII. Diese Beschreibung führt uns im Grunde die Analyse eines Staatensystems vor, eines Staatensystems, das auf dem Machtpotenzial jedes einzelnen dazugehörigen Staates beruht und durch das Prinzip des Gleichgewichts reguliert wird. All diese Begriffe, Staatensystem, Gleichgewicht, kommen bei Machiavelli nicht vor, genauso wenig wie der Begriff Staatsräson bei Machiavelli vorkommt. Trotzdem läuft seine Analyse mit innerer Logik auf diese Kategorien hinaus. Man kann auch hinzufügen, dass auch die florentinische Geschichte Machiavelli ganz unter dieser Perspektive angelegt ist. Es ist eine Geschichte von Florenz im Zusammenhang des werdenden italienischen Staatensystems, und zwar nicht nur faktisch, sondern so, dass Machiavelli dieses Vorgehen, diese Einordnung von Florenz in den Gesamtzusammenhang der italienischen Geschichte immer wieder methodisch reflektiert. Diese in der Renaissance aufkommende Betrachtungsweise wird auf ganz Europa ausgeweitet, als sich im Zeichen des spanisch-französischen Gegensatzes im 17. Jahrhundert ein allgemeines Staatensystem zu formieren beginnt. In dieser Zeit entsteht eine reiche Literatur, die die Probleme des werdenden europäischen Staatensystems unter den verschiedensten Aspekten beleuchtet. Literatur über die Interessen der Staaten, das ist alles bekannt. Auch einer der vorrangigen Autoren, der Herzog Heinrich von Rohan, von ihm ist 1638 ein Buch De l'intérêt des princes et l'état de la chrétienté herausgekommen. Der Verfasser gibt darin eine Analyse der außenpolitischen Interessen der europäischen Staaten, legt dabei immer Wert auf den innereuropäischen Zusammenhang. Er reflektiert die Einheit des europäischen Staatensystems, die Einheit der europäischen Staatenverhältnisse im Zeichen des Gegensatzes zwischen Frankreich und Spanien. Wenn er von Christenheit spricht, ist damit nicht mehr die alte Respublica Christiana gemeint, nicht mehr das alte Corpus Christianum, sondern der Begriff der Chrétienté ist nichts weiter als ein Inbegriff für diese neue Einheit der innerstaatlichen Beziehungen in Europa. Die Doktrin vom europäischen Staatensystem hat sich dann endgültig etabliert nach dem Westfälischen Frieden und vorläufig nach dem Frieden von Utrecht. Und auch dazu einige orientierende Beispiele, zumindest ein englisches Beispiel. Bolingbroke gibt in seinen Letters on the Study and Use of History von 1735 einen Abriss der europäischen Staatenbeziehungen weiter Ende vom 15. bis 16. Jahrhundert, die eigene Politik am Ende des Spanischen Erbfolgekrieges zu rechtfertigen. Der beherrschende Gedanke ist, sich immer wieder entgegen den hegemonialen Bestrebungen einer Großmacht ein Zustand des Gleichgewichts herausgebildet habe. Ich füge ein französisches Beispiel hinzu. Voltaire, Louis XIV von 1751. Voltaire eröffnet diese Darstellung einer Charakteristik der Staaten Europas vor dem 14. beginnt dabei mit einer Bemerkung über Europa im Ganzen, die dem Versuch einer Definition des europäischen Staatensystems gleichkommt. Es liegt dem Aufklärungsphilosophen Voltaire nahe, den Begriff des europäischen Staatensystems über den Bereich der bloßen Machtpolitik hinaus, um die Vorstellung einer Kulturgemeinschaft und Völkerrechtsgemeinschaft zu erweitern. Er leistet damit eine Säkularisierung der herkömmlichen Vorstellung von der Respublica Christiana, die von der Naturrechtslehre des 17. Jahrhunderts herkommt. Hier zuletzt etwas genauer auf ein deutsches Beispiel ein, weil es unmittelbar an die Schwelle meines Themas heranführt. In Deutschland handelt es sich darum, dass sich nach 1648 und vermehrt nach 1715 an den Universitäten eine neue juristische Disziplin ausbildet, die neue juristische Disziplin der europäischen Staatenkunde oder Staatengeschichte. Diese neue juristische Disziplin bringt nacheinander zwei Unterrichtsformen oder Gattungen hervor. Zunächst einmal handelt es sich um eine unverbundene Beschreibung der einzelnen europäischen Staaten und die jeweilige Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes eines bestimmten Staates, eines einzelnen Staates mit historischem Rückblick. Dabei werden regelmäßig in jeder Einzelbeschreibung verschiedene Gesichtspunkte systematischer Reihenfolge abgehandelt, geografisch-territoriale Lage, Bevölkerungszahl, der jeweilige Volkscharakter, die politische Verfassung, das ökonomische Potenzial, die Staatsfinanzen, die militärische Stärke, die außenpolitischen Interessen im Verhältnis zu anderen Staaten. Das europäische Staatensystem wird hier damit nur unter der Perspektive des jeweiligen Staates erfasst. Immer dann, wenn die jeweiligen außenpolitischen Interessen eines Staates, eines Bündnispartners, seiner Gegnerschaften analysiert werden, kommt sozusagen ein Blick auf das Ganze des europäischen Staatensystems zustande. Das prototypische Werk dieser Unterrichtsform, dieser Gattung, stammt von Samuel Pufendorf. Das ist die bekannte Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten von Europa aus den Jahren 1682-86. Das ist die erste Unterrichtsform. Bei der zweiten Gattung handelt es sich um eine darüber hinausgehende zusammenhängende Behandlung der europäischen Staatenbeziehungen, in die gelegentlich auch die Statistik, also die Einzelbeschreibung der wichtigsten Staaten eingeflogen wird, zur hauptsächlichen Pflanzstelle dieser zweiten Variante, dieser zweiten Gattung der europäischen Staatenkunde, wird die Universität Göttingen. Erste Werke dieser Art stammen von Johann Jakob Schmaus und Gottfried Achenwall. Schmaus verfasst 1941 eine Historie der Balance von Europa von 1484 bis 1740. Achenwall legt im Jahre 1756 einen Entwurf der allgemeinen europäischen Staatshändel des 17. und 18. Jahrhunderts vor. Sie sehen, der Begriff Staatensystem kommt hier immer noch nicht vor, aber der Sache nach wird von den Problemen des Staatensystems gehandelt, oder genauer gesagt von den Problemen, die dann später unter dem Leitbegriff des Staatensystems zusammengefasst werden. Der Höhepunkt dieser Gattung wird durch das eingangs erwähnte Heerensche Handbuch bezeichnet. Das Heerensche Handbuch von 1809 steht in der Tradition dieser zweiten Gattung der europäischen Staatenkunde und Staatengeschichte. Man muss hinzufügen, dass dieses Handbuch von Heeren zugleich die ganze Entwicklung der Doktrin vom europäischen Staatensystem seit Machiavelli zu einem vorläufigen Abschluss bringt. Das Handbuch von Heeren gehört insoweit noch dem 18. Jahrhundert und überhaupt dem Bereich der frühneuzeitlichen Literatur an. Dieses Handbuch hat andererseits aber dadurch mit der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts zu tun, dass es den traditionellen Begriff des europäischen Staatensystems auf die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts überträgt oder vielmehr diese auf den traditionellen Begriff festlegt. Es wird durch diese fundamentale Bedeutung des Heerenschen Handbuches für das ganze 19. Jahrhundert gerechtfertigt, dass ich hier wenigen Worten auf Heerens Bestimmungen über das europäische Staatensystem eingehen muss. Ich beziehe mich dabei auf die vierte Auflage seines Handbuches von 1822. Heeren führt zunächst einige Merkmale des europäischen Staatensystems an. Das europäische Staatensystem gilt ihm als der Inbegriff der wechselnden Verhältnisse der einzelnen europäischen Staaten gegeneinander, besonders der Hauptstaaten. Den großen Wert einer Gruppe von bestimmten Hauptstaaten oder Großmächten aus der Masse der europäischen Staaten insgesamt herauszuheben, wenn es darum geht, den Begriff des europäischen Staatensystems zu bestimmen. Der allgemeine Charakter dieses Staatensystems scheint ihm seine innere Freiheit, das ist, wie er sagt, die Selbstständigkeit und wechselseitige Unabhängigkeit seiner Glieder. Der muss zeigen, wie dieser allgemeine Charakter gebildet, gefährdet, erhalten wurde. Das Staatensystem bildet nach Heeren ein Ganzes, das auf der kulturellen Einheit der Völker des christlichen Europa beruht. Das formuliert sich das so: Im Staatensystem bildeten sich die Völker des christlichen Europas gleichsam moralisch zu einer Nation, die nur politisch getrennt war. Das weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Entwicklung die Folge sei der fortschreitenden Kultur zwischen benachbarten Staaten, immer mehrere Berührungspunkte erzeugen wird. Ein weiteres Merkmal: Das System ist gleichermaßen gekennzeichnet durch Einförmigkeit wie Mannigfaltigkeit der in ihm herrschenden Staatsverordnung. Ein weiteres Merkmal: Die Konsistenz des Systems hängt vom Zustand der Mitte Europas ab, hängt vom Zentralstaat Deutschland ab, wie Heeren das bezeichnet, von der Organisation des Zentralstaates Deutschland. Schließlich, das europäische Staatensystem hat bei Heeren zwei Hauptstützen, Die erste dieser Hauptstücken ist ein Völkerrecht, das Ehren als Frucht der fortschreitenden Kultur entstanden sieht. Ein Völkerrecht, das nicht bloß auf ausdrückenden Verträgen beruhe, sondern auch auf stillschweigenden Konventionen. Das Ehren auch unter der Voraussetzung für höchst wohltätig hält, dass es immer wieder verletzt wird. Die zweite Hauptstütze des europäischen Staatensystems ist nach Ehren, ich zitiere wiederum, der Grundsatz der Erhaltung des sogenannten politischen Gleichgewichts. Das ist der wechselseitigen Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit durch Verhütung der Übermacht eines Einzelnen. Thema, das wir hier programmatisch angesprochen haben, 809, als Abschluss einer Entwicklung, die immer schon auf diese Problematik zugesteuert ist. Ehren legt neben diesem Versuch einer Definition der Hauptmerkmale des europäischen Staatensystems auch die Periodisierung der Geschichte des europäischen Staatensystems fest. Die erste Periode ist die Periode der Entstehung des europäischen Staatensystems. Sie reicht von 1492 bis 1661. Da er die Kolonien mitbehandelt, denkt er an die Entdeckung Amerikas sozusagen als Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Er hat also immer diese weltpolitische Komponente dabei. Diese Entstehungsphase reicht bis 1661, also bis zur Regierungsübernahme der Ludwig XIV. In Frankreich. Die zweite Phase, die zweite Periode, nennt Ehren die Epoche der Befestigung des europäischen Staatensystems. Sie reicht von 1661 bis 1786, also bis zum Tode Friedrichs des Großen. Und die dritte Epoche wird genannt als die Epoche der Auflösung und Wiederherstellung des europäischen Staatensystems. Seit 1786, von 1786 über die Französische Revolution, über die napoleonische Zeit bis zur Gegenwart. Ehren blickt zugleich voraus auf die mögliche Transformation des europäischen Staatensystems zu einem Weltstaat. Er hat diesen Begriff des Weltstaatssystems bereits. Das ist keine Erfindung der Neurankianer, wie man vielleicht meinen könnte, sondern das ist ein Begriff, der hier schon da ist. Er sieht diese Entwicklung kommen im Zuge der weiteren Durchdringung der überseeischen Welt durch die europäischen Großmächte. Meine Damen und Herren, alle diese Bestimmungen des Ehrenden Handbuches kehren in der Folgezeit in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts wieder. Sie kehren bei Ranke wieder, sie kehren bei Treusen wieder, bei Treitschke, sie reichen bis zu Below Meinecke. Es macht keine Schwierigkeiten bei jedem dieser Autoren, alle diese Bestimmungen, alle diese ehrenschen Bestimmungen des europäischen Staatensystems wiederzufinden. Es handelt sich bei diesen Bestimmungen Ehrens wirklich um Stereotypen im Sinne unseres Themas, um Stereotypen, mit denen man durchweg im ganzen 19. Jahrhundert gearbeitet hat. Ich möchte dazu eine signifikante Bemerkung über das ehrensche Handbuch von Immich zitieren, der, wie ich vorhin sagte, 1905, dieses Sammelwerk einer Geschichte des europäischen Staatensystems im Rahmen des Below-Meineckeschen Handbuches eröffnet. Immich gibt am Anfang einen Überblick über die bisherige Literatur und diesen Gegenstand und sagt über Ehren, das beste Werk dieser Art, was auch heute noch zum Gebrauch empfohlen wird. Im Jahre 1905 über ein Buch, das am Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen ist. Das ist ein Beispiel für die Kontinuität eines Topos, der seinerseits nicht aus dem 19. Jahrhundert stammt, sondern Ergebnis der ganzen frühneuzeitlichen politischen Ideengeschichte und Wissenschaftsgeschichte ist. Es kommt nun aber entscheidend darauf an, das ist überhaupt die Rechtfertigung dafür, dass ich jetzt noch weiter rede und nicht einfach sozusagen den Gegenstand abbreche, dass die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts die gleiche traditionelle oder topische Figur auf ganz verschiedene Interessen bezieht, damit beträchtlich abwandelt oder sogar transformiert. Vergleicht man Ranke und die borussischen Historiker, so tritt eine ebenso quantitative wie qualitative Differenz hervor. Ein verschiedener thematischer Rang und eine verschiedene Bewertung. Bei Ranke ist das europäische Staatensystem das Generalthema seiner Geschichtsschreibung überhaupt. Er setzt seine Entstehung mit dem Sinn der neueren Geschichte Europas gleich. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit sich dabei im Verhältnis zu Ehren, der ihm unmittelbar voraufgeht, Übereinstimmungen und Unterschiede ergeben. Ganz anders dagegen die borussischen Historiker, Der primäre Gegenstand Ihrer Geschichtsschreibung ist die preußisch-deutsche Nationalgeschichte. Die Geschichte des europäischen Staatensystems ist eine bloße Funktion dieser übergeordneten Thematik. Sie vollziehen dabei eine eigentümliche Wendung, einen eigentümlichen Fortgang von einer negativen Sicht zu einer positiven Sicht des europäischen Staatensystems. Diese Wendung ist gleichbedeutend mit einer Abkehr von Ranke und einer Rückkehr zu Ranke auf einer ganz anderen Ebene. Die russischen Historiker leiten damit eine Entwicklung ein, die zu den sogenannten Neurankeanern, Neorankeanern und damit wiederum zu Bello Meinecke zum Abschluss unseres Zeitraums führt. Allerdings wird sich zeigen, dass sich Ansätze zu dieser Wendung über Ranke hinaus bereits im Werk um Ranke selbst finden. Und damit habe ich zugleich einen Überblick gegeben über die Hauptmomente, die Hauptprobleme, mit denen ich mich im Folgenden befassen werde. Ich möchte das jetzt im Einzelnen aufführen und begründen. Ich beginne mit Ranke, mit Rankes Auffassung vom europäischen Staatensystem. Die Geschichtsschreibung Rankes, das ganze historische Denken Rankes, ist bestimmt von einem durchgängigen Gegensatz gegen den Universalanspruch der Französischen Revolution und der nachfolgenden politischen Bewegungen und damit zugleich gegen den Universalanspruch der dagegen gerichteten Restauration oder Reaktion. Ranke hat in einer späten Formulierung einmal geäußert, dass sich die historischen Studien in Deutschland eigentlich in dem Widerspruch gegen die Alleinherrschaft der napoleonischen Ideen entwickelt hätten. Jedenfalls gilt, dass diese Bezeichnung für Rankes historische Studien zutrifft. Von Rankes historischen Studien muss man sagen, dass sie sich entwickelt haben im Gegensatz gegen jene Ideen, die im Verlauf der Französischen Revolution erhoben haben und dann auf der Gegenseite Ideen hervorgerufen haben mit einem ganz analogen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Diese Aversion Rankes gegen die Universalismen des revolutionären und des nachrevolutionären Zeitalters wird verschärft, aktualisiert unter dem Eindruck der Juli-Revolution 1830. Damals herrscht allgemein der Eindruck, Europa zerfalle in zwei große ideologische Lager, die sich jeweils nach ihren innenpolitischen Verhältnissen, nach ihrer inneren Ordnung voneinander unterschieden. Gegen diese Universalismen, gegen diese ideologische Polarisierung der europäischen Staatenverhältnisse, setzt Ranke die historisch gewachsene Vielfalt des europäischen Staatensystems. Er nimmt dabei seinen Ausgang von der jeweiligen Besonderheit oder Individualität der einzelnen europäischen Staaten, vornehmlich der großen Mächte, der Hauptstaaten, wie er uns genannt hat. Ranke hat in berühmten, immer wieder zitierten Formulierungen versucht, das Wesen dieser Staatsindividualitäten zu erfassen oder zu beschreiben. Er nennt sie Kräfte, die Leben hervorbringen, die schöpferisch sind. Er nennt sie moralische Energien. Er nennt sie geistige Wesenheiten. Er nennt sie originale Schöpfungen des Menschengeistes. Man darf sagen, Gedanken Gottes. Eine ganze Folge von erhabenen, sozusagen letzte Werte heranreichenden Formulierungen. Sie dienen alle dazu, die Singularität, die autonome Herkunft, die autonome Stellung dieser Staatenindividualitäten herauszustreichen. Es ist aber wesentlich und ist in diesen Bestimmungen eigentlich schon enthalten, mit diesen Bestimmungen eigentlich schon mitgegeben, dass Ranke nicht bei der bloßen Besonderheit oder Individualität der einzelnen europäischen Staaten stehen bleibt, sondern von dieser Besonderheit aus zum Allgemeinen fortschreitet. Es geht ihm nicht darum, das bloße Besondere gegen das Allgemeine zu setzen, sondern es geht ihm darum, sozusagen, den falschen Universalismen des revolutionären und nachrevolutionären Zeitalters die wahre Universalität des europäischen Staatensystems entgegenzustellen. Ranke leistet diese Vermittlung des Individuellen mit dem Universalen in einer doppelten Weise. Die erste Universalisierung dieser Staatsindividualitäten geht dahin, dass jeder Staat, dass jede große Macht immer auch Träger allgemeiner Ideen, allgemeiner Prinzipien sei und dass demgemäß auch die Universalismen des Revolutionszeitalters mit den konkreten Interessen bestimmter Staaten verbunden sein. Er sagt etwa von den großen Mächten am Ende des 18. Jahrhunderts, also an der Schwelle der Französischen Revolution, dass sie auf Prinzipien gegründet seien, die aus den verschiedenen großen Entwicklungen früherer Jahrhunderte hervorgegangen seien. Er gründet etwa, um das zu verdeutlichen, Frankreich, also das Frankreich des 18. Jahrhunderts, auf ein katholisches und monarchisches Prinzip. Er gründet England auf ein germanisch-maritimes und parlamentarisches Prinzip. Russland beruht auf einem slawisch-griechischen Prinzip. Österreich auf einer ganzen Triade, auf einem katholisch-monarchisch-deutschen Prinzip. Und dann Preußen, das ist der Höhepunkt, auf einem deutsch-protestantisch-militärisch-administrativen Prinzip. Nun, es ist deutlich, meine Damen und Herren, dass alle diese Ideen oder Prinzipien nicht außerhalb der Geschichte stehen, sondern in ihr stehen. Sie haben keine abstrakte Geltung, keine absolute Geltung, sondern gelten für ganz bestimmte historische Epochen. Begriffe wie katholisch, monarchisch, romanisch, slawisch, griechisch, germanisch, parlamentarisch, deutsch bestehen nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern stehen für konkrete historische Realitätskomplexe, lassen sich nur aus der Geschichte selbst heraus erfassen. Ranke kennt darüber hinaus noch Ideen mit anderer oder Prinzipien mit anderer weiterer Reichweite. Er spricht etwa davon, dass die Formen der Verfassung eines Staates, die Formen der einzelnen Institute einer Staatsverfassung allgemeinen Notwendigkeiten des menschlichen Daseins entsprechen, der Friedenssicherung nach außen, der Rechtssicherheit im Innern. Das sind Prinzipien, die, wenngleich ebenfalls in der Geschichte enthalten, nur aus der Geschichte heraus verständlich, sozusagen über diese anderen, eher mittelfristigen Prinzipien hinausreichen. Indem die einzelnen Staatsindividualitäten an diesen Prinzipien, an Prinzipien dieser Art, an Ideen dieser Art Anteil haben, werden sie über ihre bloße Einzelexistenz hinausgehoben, erhalten sie eine allgemeine Bedeutung, erhalten sie eine Bedeutung des Allgemeinen. Die zweite Vermittlung der einzelnen Staatsindividualitäten mit dem Allgemeinen besteht darin, dass alle Staaten von diesen Voraussetzungen her eine Einheit bilden, dass nur eine solche, unter solchen Voraussetzungen gebildete Einheit Bestand hat. Dazu einige Zitate, einige Begriffe zur Illustration. Er spricht davon, dass sich da in diesem Staatssystem mannigfaltige Eigentümlichkeiten einem höheren gemeinsamen begegnen. Das höhere Gemeinsame erfolgt eine wahre Harmonie zwischen diesen verschiedenen Gliedern des europäischen Staatssystems. Das ist Rankes Begriff, das ist Rankes Konzept des europäischen Staatensystems. Das Thema seiner Geschichtsschreibung ist die Entstehung und die Ausbildung dieses Systems zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert. Ranke hat diese historiographische Thematik in zwei grundlegenden Schriften exponiert. Die erste Schrift ist sein Frühwerk, seine Erstlingsschrift, nämlich die Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, 1824 erschienen. Er leistet in diesen Geschichten zweierlei. Er kennzeichnet zunächst einmal die Ausgangslage, von der her sich die Entwicklung des europäischen Staatensystems vollzogen hat, nämlich die mittelalterliche Einheit der romanischen und germanischen Völker. Er bezeichnet diese mittelalterliche Einheit als den Kern aller neueren Geschichte. Er nennt diesen Völkerverband einen unvergleichlichen Verein. Die Einheit der romanischen und germanischen Völker im Mittelalter scheint ihm konstituiert oder realisiert durch gemeinsame Unternehmungen und gemeinsame Einrichtungen. Als gemeinsame Unternehmungen, die diese Einheit konstituieren, nennt er die Völkerwanderung, die Kreuzzüge, den Beginn der überseeischen Kolonisation. Unter den gemeinsamen Einrichtungen aller dieser Völker hebt er hervor das Kaisertum, das Papsttum, das Rittertum, das Städtewesen. Es ist die Meinung Rankes, dass die europäischen Staaten sich von dieser Einheit, von dieser mittelalterlichen Einheit, in langen inneren und äußeren Kämpfen losgerissen haben und sich damit zur neuen Einheit des Staatensystems fortgebildet haben. Das ist das eine. Die Hauptsache aber, die Ranke in diesen Geschichten von 1824 leistet, ist, dass er mit der Darstellung des Kampfes um Italien von 1494 bis 1514 diejenigen Vorgänge schildert, durch die dieser Prozess der Transformation der mittelalterlichen Einheit der romanisch-germanischen Völker zu einem modernen europäischen Staatensystem in Gang kommt. Im Vorwort zu einer späteren Auflage dieses Buches hat Ranke im Nachhinein die Thematik dieses Buches als den Vordergrund der neueren Geschichte bezeichnet oder auch in autobiografischer Wendung als eine Art von Vorbereitung für den meisten späteren Werken des Autors. Die zweite Schrift, in der Ranke seine historiografische Thematik exponiert, ist der kleine, das ist ja bekannt, der kleine Essay Die großen Mächte, der 1833 im Rahmen der großen Zeitschrift von Ranke erschienen ist. Ranke gibt hier in diesem Essay einen Überblick über die Konsolidierung der europäischen Großmächte im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert und damit über die endgültige Etablierung des modernen europäischen Staatensystems. Er behandelt auch den Zusammenbruch und die Wiederherstellung des Systems 1989. Er bezeichnet die Wiederherstellung des Systems aus der napoleonischen Zeit heraus als eine Erneuerung des Systems. Das junge Verjüngung des Systems ist aber deutlich, dass er ein primäres Interesse hat, die Kontinuität darzulegen zwischen dem Staatensystem des Ancien Regime und dem Staatensystem, das 1815 besteht. Das ist die historiografische Thematik Rankes. Er hat sie in seinen großen Werken systematisch ausgeführt, in systematischer Stufenfolge ausgeführt. Er hat sich zunächst beschäftigt mit den neuzeitlichen Wandlungen der beiden großen universalen Institutionen des Mittelalters, nämlich des Papsttums und des Kaisertums. Er hat eine Geschichte der Päpste geschrieben in den Jahren 1834 bis 1836. Sie wird zuletzt fortgeführt bis zum Vatikanischen Konzil, an dem für Ranke sozusagen die neuzeitliche Gestalt des Papsttums endgültig ausgeprägt erscheint. Er hat weitergeschrieben, eine deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1839 bis 1847. Er führt sie bis zum Ausbruch der Religionsfrieden, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihm die neuzeitliche Transformationsphase der Reichsverfassung abgeschlossen scheint. Auf dieser Grundlage hat Ranke sich in vielen Werken, in einer Reihe großer Werke, mit der Konstituierung bestimmter Hauptmächte des europäischen Staatensystems beschäftigt. Er hat mit einer preußischen Geschichte 1847 bis 1848. Der preußischen Geschichte folgt eine französische Geschichte, erschienen 1852 bis 1863. Hier wird angeschlossen eine englische Geschichte, erschienen 1859 bis 1868. Es ist wesentlich, dass Ranke die Geschichte dieser Staaten, dieser Mächte, bis zu dem Moment verfolgt, an dem ihm ihre Konstituierung oder Formierung als Großmächte innerhalb des europäischen Staatssystems abgeschlossen scheint. Es gibt keine allgemeine preußische, französische oder englische Geschichte, sondern geht immer nach diesem Gesichtspunkt vor. Demzufolge ist die preußische Geschichte fortgeführt bis an die Schwelle des Siebenjährigen Krieges. Die französische Geschichte reicht bis zum Ende Ludwigs des 14. mit einem Ausblick bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Umschlag des absolutistischen Staates in den revolutionären Staat ausgelagert. Die englische Geschichte geht bis zum Ende Wilhelms des 3. ebenfalls mit einem Ausblick bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Alle diese Werke sind jeweils Monographien über einzelne Glieder des europäischen Staatensystems, keine übergreifenden Darstellungen des europäischen Staatensystems selbst. Auf der anderen Seite wird der jeweilige Gegenstand immer im europäischen Gesamtzusammenhang abgehandelt. Ranke schreibt Papstgeschichte, deutsche Geschichte, preußische Geschichte, französische Geschichte, englische Geschichte als europäische Geschichte, als exemplarische Geschichte des europäischen Staatensystems. Jedes Werk enthält damit zugleich fortwährend Anschlussstellen für die anderen Werke. Sie alle führen ein einheitliches Konzept aus. Ich füge hinzu, dass auch die Weltgeschichte, die Ranke von 1881 bis 1888 abfasst, in den Umkreis dieses Konzeptes gehört. Die rankische Weltgeschichte hat im Grunde die eine Aufgabe, jene Ausgangslage zu entwickeln, von der Ranke in den Geschichten der romanischen und germanischen Völker die Entstehung des europäischen Staatensystems ableitet. Er will mit dieser Weltgeschichte eine Vorgeschichte des europäischen Staatensystems geben, dem entspricht, dass er seinem Plan gemäß gleichmäßig ausführlich nur die Weltgeschichte bis zum Ende des Mittelalters braucht, dagegen die neuere Weltgeschichte soll in einem ganz kurzen Abriss dargestellt werden. Wir davon ausgehen, dass er diese neuere Weltgeschichte, das heißt die neuere Geschichte, die eigene Geschichte des europäischen Staatensystems, in seinen großen Werken bereits abgehandelt hat. Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen an dieser Stelle hinzufügen über das Verhältnis zwischen Ranke und Heeren. Zunächst einmal treten evidente Übereinstimmungen hervor. Ranke hat mit Heeren gemeinsam, dass er die Geschichte des europäischen Staatensystems selbstständig thematisiert und als Inbegriff der neuzeitlichen Geschichte Europas auffasst. Dazu gehört auch, dass schon Heeren sein Handbuch unter dem negativen Eindruck des napoleonischen Universalismus abfasst. Es herrscht da also eine Analogie der Erkenntnisse. Eine weitere Übereinstimmung zwischen Ranke und Heeren ist gegeben durch die jeweiligen Auffassungen über die Stellung Deutschlands im europäischen Staatensystem. Beiden ist selbstverständlich, dass Österreich und Preußen seit dem 18. Jahrhundert zu den europäischen Großmächten gehören, aber beide haben zugleich die Meinung, dass Deutschland insgesamt kein in sich geschlossener Machtblock sein solle, sondern eher seine bisherige lockere Organisation behalten solle. Heeren nennt das Alte Reich höchst wohltätig für das Ganze, allen wichtig, aber niemanden gefährlich. Er sieht, das sind alles Zitate, an seiner Erhaltung, die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa geknüpft. Ganz analog gilt ihm als hohe Bestimmung des Deutschen Bundes, der Friedensstaat von Europa zu sein. Ranke steht solchen Ansichten einstweilen durchaus nahe. Er sieht in der Rechtsordnung des Alten Reiches einen Faktor europäischer Stabilität und spricht sich zunächst vehement gegen eine eigentliche Nationalstaatsbildung, eine unitarische Nationalstaatsbildung in Deutschland aus, hält vielmehr an der Bundesverfassung fest. Ich mache die Anmerkung, dass diese ehrenrankische Position relative deutsche Ohnmacht als notwendige Bedingung des europäischen Staatensystems ebenfalls traditionellen Anschauungen entspricht, im Grunde genommen innerhalb der juristischen Disziplinen, der Publizistik, der Reichspublizistik und der europäischen Staatenkunde seit dem 17. Jahrhundert immer verboten worden ist. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Heeren und Ranke. Heeren deduziert, um das kurz anzudeuten, das europäische Staatensystem aus bestimmten Universalien. Er bleibt insoweit einem abstrakten, universalistischen Denken verhaftet. Ordnet etwa das europäische Staatensystem in die Weltgeschichte der aufgeklärten Zivilisation ein, hebt demgemäß auf den Rechtscharakter des Staatensystems ab. Auch die Freiheit, die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit jedes einzelnen Staates ist ihm zunächst ein allgemeiner, abstrakter Rechtsbegriff, hat gar nichts mit der konkreten individuellen Lage der einzelnen Staaten zu tun. Die Verschiedenheit der Staaten untereinander verweist auf sekundäre Abwandlungen derselben allgemeinen Prinzipien. Ranke ist in diesem Punkt von Heeren durch die gleiche Auffassung getrennt, die er den Universalismen des revolutionären und nachrevolutionären Zeitalters entgegensetzt. Er konstruiert das europäische Staatensystem aus den Individualitäten der einzelnen zu ihm gehörigen Staaten. Diese Individualisierung ist gleichbedeutend mit vollständiger Historisierung, das heißt mit vollständiger Immanenz des Universalen und Individuellen. Man sieht hier ein Lehrstück über das Verhältnis zwischen frühhistoristischer Geschichtsauffassung und spätaufklärerischer Geschichtsauffassung. Ich wende mich nach diesen Bemerkungen über Ranke zur russischen Schule und zwar zunächst Preußen. Wir betreten da ein ganz anderes Feld, von vornherein ein ganz anderes Gebiet. Man kann mit einer gewissen Berechtigung sagen, dass Preußen ein historiografisches Interesse verfolgt, das dem Rankes genau entgegengesetzt ist. Preußen beginnt mit einer Form ideologisch universaler Geschichtsbetrachtung, wie sie Ranke gerade zurückgewiesen hat, und entwickelt daraus folgerichtig ein Programm preußisch-deutscher Nationalgeschichte. Zum genauen Verständnis dieser historiografischen Thematik Preußens muss auf die Erstlingswerke Preußens zurückgegangen werden, die zunächst nichts mit unserem Gegenstand zu tun zu haben, scheinen aber doch die Prämissen in diesem ganzen Zusammenhang bieten, nämlich die Geschichte Alexanders des Großen von 833 und die Geschichte des Hellenismus, erschienen 836 bis 43. Preußen verfolgt mit diesen beiden Werken zur alten Geschichte die Absicht, jene Epoche zu erforschen, die aus dem Griechentum zum Christentum über. Als der wesentliche Inhalt dieser Epoche scheint ihm der Untergang der partikularen Verhältnisse des Heidentums durch die Heraufkunft des Gedankens der einen Menschheit, der seinen vollendeten Ausdruck in der Erscheinung Christi gewonnen habe. Diese Entwicklung nimmt ihren Ausgang vom Siegeszug Alexanders, der wiederum die Einigung Griechenlands durch Makedonien zur Voraussetzung hat. Man sieht gerade an dieser Stelle den Gegenwartsbezug, die Gegenwartsbedeutung dieses Werkes über die alte Geschichte, wenn Preußen die Einigung Griechenlands durch Makedonien darstellt, wenn er von diesem makedonischen Einigungswerk den weltgeschichtlichen Zug Alexanders des Großen ausgehen lässt, dann denkt er, und dann soll der Leser an eine andere weltgeschichtliche Mission eines anderen Staates denken, an eine weltgeschichtliche Rolle des durch Preußen geeinigten Deutschlands. Das ist die Botschaft oder eine der Botschaften dieses Hellenismuswerkes. Und genau diese Thematik, diese zunächst eher implizierte Thematik, wird explizit ausgeführt in dem zweiten großen preußischen historiografischen Werk, den Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege. Diese Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege sind in erster Auflage 1846 erschienen, also noch im Vormärz. Preußen gibt in diesem Werk eine Weltgeschichte der jüngsten Vergangenheit. Er versteht darunter die Epoche von 1765 bis 1815. Er nennt diese Epoche von 1765 bis 1815 die Epoche der Völkerkämpfe um die Freiheit vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zu den deutschen Befreiungskriegen von 1813 bis 1815. Also eine universale Auffassung des Begriffs der Freiheitskriege. Zentriert ist die Darstellung auf die Kämpfe im Zeichen der Französischen Revolution. Preußen versteht diese Völkerkämpfe um die Freiheit primär als Verfassungskämpfe, als Kämpfe um die rechte innere Ordnung der Staaten. Also alles Todsünden im Sinne Rankes, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, das muss man immer im Hinterkopf behalten, um dieses neue Konzept sich abheben zu lassen. Also diese Völkerkämpfe sind Verfassungskämpfe, Kämpfe um die rechte innere Ordnung. Sie laufen in einer hegelsch-dialektischen Triade ab. Am Anfang steht der revolutionäre Anspruch der Nationen auf Selbstbestimmung, auf politische Selbstbestimmung. Dieser Anspruch löst eine Reaktion des alten Europa aus. Schließlich erhebt sich aus dieser Konfrontation des Alten mit dem Neuen ein neues Prinzip, ein neuer Gedanke, der Reformgedanke, der es unternimmt, das Alte und Neue zu versöhnen, zu vereinigen, zu vereinbaren. Und diese ganze Epoche von 1765 bis 1815 gipfelt für Preußen in der Erhebung Preußens nach 1807. Das ist der Höhepunkt, das ist das Telos, auf das diese ganze Darstellung zuläuft, die Erhebung Preußens nach 1807. Denn Preußen ist der erste Staat der Reform. Der erste Staat, der diese dritte weltgeschichtliche Möglichkeit der Reform als einer Versöhnung des Alten mit dem Neuen zustande gebracht hat. Preußen hat dabei zugleich im Namen Deutschlands, im Namen der deutschen Nation gehandelt. Preußen steht im Namen der deutschen Nation gegen Napoleon auf und leitet damit dessen Niederlage ein. Also Preußen hat den entscheidenden Anteil bei der Niederwerfung Napoleons immer nach Preußen, nicht nach meiner Meinung. Er weist auf das nationale Deutschland um Preußen geeinigt. Und wenn man an das Hellenismuswerk zurückdenkt, sieht man deutlich, welche Rolle Preußen zugedacht ist. Preußen soll die Rolle eines Makedonien der Gegenwart spielen. Genauso wie die makedonische Einigung Griechenlands die Voraussetzung war für eine welthistorische Mission des Griechentums, soll die preußische Einigung Deutschlands, der deutschen Nation, einen Auftritt auf der weltgeschichtlichen Bühne ermöglichen. Sozusagen. Deutschland soll für die ganze Menschheit zum ersten Mal den Gedanken des nationalen Reformstaates auf dieser weltgeschichtlichen Bühne aufführen. Nun, aus diesem Ergebnis ergibt sich folgerichtig das Thema des Hauptwerkes von Preußen, also numerisch gesehen quantitativ des Hauptwerkes von Preußen, nämlich das Thema der Geschichte der preußischen Politik. Diese Geschichte der preußischen Politik erscheint in mehreren Bänden seit 1855. Sie hat Preußen bis zu seinem Lebensende in Atem gehalten. Er hat es auch nicht geschafft, er ist nicht fertig geworden. Er ist nicht ins gelobte Land sozusagen der deutschen Einigung durch Preußen gekommen, sondern mitten im 18. Jahrhundert stecken geblieben. Preußen leistet hier, das ist das Wichtige hier bei meiner Übersicht, eine Verselbstständigung der preußischen Geschichte. Die preußische Geschichte wird hier aus allen bisherigen universalhistorischen Bezügen, die sie bisher noch getragen haben und gerechtfertigt haben, herausgelöst. Es handelt sich um eine Projizierung der universalen Idee des nationalen Staates auf Preußen. Oder man kann auch sagen, es handelt sich darum, dass diese universale Idee des nationalen Staates in der preußischen Geschichte aufgeht. Preußen bildet gewissermaßen die Universalität des Nationalgedankens zur Partikularität des preußischen Staatsgedankens fort. Das ist das Entscheidende. Noch in den Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege hat das um Preußen geeinigte Deutschland, sollte das um Preußen geeinigte Deutschland eine weltgeschichtliche Mission erfüllen. Jetzt wird die preußisch-deutsche Geschichte Zweck an sich, Selbstzweck, abgehoben von diesen ursprünglichen universalhistorischen Prämissen und Rechtfertigungen. Der Inhalt dieses Werkes ist bekannt. Preußen bemüht sich hier um den Nachweis einer deutschen Mission Preußens. Preußen hat danach seit der Übertragung der Mark Brandenburg an die Hohenzollern unermüdlich für die kommende deutsche Einheit gekämpft. Es hat damit zugleich den alten mittelalterlichen Gedanken der deutschen Einheit aufgenommen und an die Neuzeit übertragen. Insoweit kann hier Preußen auch in einer merkwürdigen Formulierung von der ghibellinischen Mission Preußen sprechen. Preußen vermittelt zwischen dem mittelalterlichen Machtstaat der Deutschen, immer in der Interpretation Preußens, zu dem modernen Machtstaat, der in Zukunft zu schaffen ist. Man kann diese ganze historiografische Thematik, die ich hier Ihnen entwickelt habe, nur verstehen, wenn man sie in den Zeitraum einordnet, in dem Preußen sie entwickelt und ausgearbeitet hat. Dieser Zeitraum ist bezeichnet durch die Juderevolution von 1830, durch die Revolution von 1848-49, durch die Reichsgründung schließlich. Es ergibt sich dabei ein evidenter Zusammenhang von Preußens Historiografie mit seiner politischen Biografie, die wiederum im Gesamtzusammenhang der Geschichte des deutschen Liberalismus seit 1830 steht. Gut. Also ich sprach von der Notwendigkeit, diese historiografische Thematik Preußens auf seine politische Biografie zu beziehen. Man kann sie nur von daher verstehen. Die politische Haltung Preußens ist fast durchgängig dadurch bestimmt, dass der preußisch-deutsche Nationalstaat noch nicht besteht, vielmehr erkämpft werden muss. Demgemäß ist es die wesentliche Absicht von Preußens Geschichtsschreibung, dieses Ziel zu propagieren, den Willen zur Veränderung der politischen Verhältnisse in Deutschland zu nähren, das Publikum für die notwendige Schaffung der preußisch-deutschen Einheit zu mobilisieren, zu ermutigen, zu begeistern. In all diesen Motiven und Interessen bildet die Revolution von 1848-49 eine scharfe Zäsur. Preußen vollzieht nach dieser Zäsur eine politische Wendung von der ideologisch-revolutionären Politik zur sogenannten Realpolitik. Dieser politischen Wendung entspricht die historiografische Wendung von einer ideologisch-universalen Betrachtungsweise zu einer preußisch-partikularen Betrachtungsweise. Man muss diesen Hintergrund kennen, meine Damen und Herren, wenn man verstehen will, wie Preußen das europäische Staatensystem beurteilt. Denn die Beurteilung des europäischen Staatensystems durch Preußen ist ganz abhängig von der Bedeutung, die er ihm im Rahmen seiner Thematik zumisst. Er kommt auf dieses Problem zum ersten Mal zu sprechen in den Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege. Dabei gilt nun grundsätzlich, dass Preußen das europäische Staatensystem, wie es sich seit dem Spätmittelalter entwickelt hat und wie es in der Gegenwart wieder besteht, scharf ablehnt, scharf zurückweist. Dieses Staatensystem, dieses etablierte Staatensystem ist ihm der Inbegriff einer bloßen Machtpolitik ohne jede Verbindung mit den nationalen Ideen, mit dem nationalen Leben. Er macht diese grundlegende Aversion erstmals deutlich, als er von den politischen Verhältnissen in Europa im Ancien Regime, also vor der Revolution, spricht, von dem sogenannten alten Europa. Die Grundeinheit dieses alten Europa ist der moderne Staat. Der beginnt mit diesem Begriff. Es ist kennzeichnend für die Generalthematik unseres Seminars, dass sozusagen Droysen den modernen Staat als das Unmoderne ablehnt, so kann man sagen, und dagegen dann eine ganz andere Konzeption setzt. Also die Grundeinheit des alten Europa ist der moderne Staat. Er wird als ein wahres Schreckbild vorgeführt, dieser moderne Staat, wie er seit der Renaissance entstanden ist. Er ist Droysen der Inbegriff unerhörter Gewalt. Diese unerhörte Gewalt äußert sich dadurch, dass dieser moderne Staat alles Recht und alle Freiheit verschlingt. Er führt zu einer Entwürdigung der Völker. Droysen nennt ihn ein mechanisches Kunstwerk, einen überkünstlichen Mechanismus. Es kann nicht verwundern, dass das Staatensystem, das aus politischen Gebilden dieser Art zusammengesetzt ist, für Droysen durch und durch krankhaft, unheilbar, monströs ist. Oder ein weiteres signifikantes Zitat, man muss hier Droysen selbst sprechen lassen. Da gab es auch eine wirkliche Rhetorik der Geschichtsschreibung, jedenfalls in Deutschland des 19. Jahrhunderts. Je mehr sich der moderne Staat über die mittelalterlichen Beschränkungen erhob, umso irrationaler, willkürlicher, verworrener wurden die Staatenverhältnisse. Und indem jeder Staat nur sein Interesse, sein Machtinteresse hartnäckig und soweit er irgend konnte verfolgte, schien endlich jede Basis, jedes Prinzip, jede tiefere Berechtigung aus dem System der Mächte, wie sie nun waren, dahingeschwunden. Er nennt dieses Staatensystem als von Maßlosigkeit und Verworrenheit bestimmt. Droysen äußert sich auch über die Stellung des Reiches innerhalb dieses vorrevolutionären Staatensystems. Er konstatiert 3 Jahrhunderte wachsender Entrechtung, Zersplitterung, Ohnmacht. Das Staatensystem ist auf diese Ohnmacht, auf diese dauernde Ohnmacht und Staatlosigkeit des Alten Reiches gegründet. Es ist daher nur folgerichtig, dass Droysen zunächst den Sturz des europäischen Staatensystems durch das revolutionäre Frankreich vehement begrüßt. Auch dazu 2 Kernsätze. Mit einem Schlage waren die Merlinsnetze des alten Staatensystems, des europäischen Gleichgewichts durchrissen. Diese lebendige Volkskraft schnellte die Schale der mechanisch abgewägten Mächte in die Höhe. Das ist ein enthusiastisches Bekenntnis zu diesen Vorgängen, selbstverständlich. Auf der anderen Seite muss Droysen dann konstatieren, dass auch dieses revolutionäre Frankreich, das unter so günstigen Auspizien begonnen hat, entartet zum bloßen Machtstaat. Das geschieht dann unter Napoleon. Das napoleonische Frankreich gilt Droysen als die Vollendung der Monarchie, als der vollkommenste Absolutismus, als der Despotismus der Staatsidee. Er spricht auch von dem napoleonischen Frankreich als der Macht im eminentesten Sinne. Das soll bedeuten, bloßer Macht, schierer Macht, ohne jede sittliche, ohne jede nationale Begründung. Macht im eminentesten Sinne. In diesem Sinne ist auch das von Napoleon dominierte Europa der bloße Schein eines Staatensystems unter dem Prinzipat Frankreichs. Dieses neue napoleonische Staatensystem scheint ihm nicht besser, wahrhafter, minder irrational als das alte. Demgegenüber steht am Ende der Revolutionszeit der reaktionäre Versuch zur Wiederherstellung des alten Systems im Namen der monarchischen Legitimität, im Namen des konservativen Monarchismus. Es kommt zu einer Neubegründung des europäischen Staatensystems, auch dadurch, dass die Schwäche des alten Reiches durch die Konstruktion des Deutschen Bundes fortgeschrieben wird. Meine Damen und Herren, alle diese Thesen, das dürfte deutlich geworden sein, stehen sozusagen im formulierten Gegensatz oder Widerspruch gegen Ranke. Ranke zeichnet ein positives, Droysen ein negatives Bild des europäischen Staatensystems. Ranke nennt die Glieder des Staatensystems moralische Energien, geistige Wesenheiten, originale Schöpfungen des Menschengeistes. Droysen spricht vom Inbegriff unerhörter Gewalt, von Entwürdigung der Völker, von Machtinteresse ohne jede tiefere Berechtigung. Ranke scheinen die europäischen Staatenbeziehungen von reiner Harmonie gekennzeichnet, Droysen von Maßlosigkeit und Verworrenheit. Ranke erblickt mit Heeren in der lockeren Organisation des Alten Reiches wie des Deutschen Bundes eine Garantie für die Stabilität des europäischen Staatensystems. Droysen konstatiert den gleichen Tatbestand, aber mit genau entgegengesetzter Wertung. Es ist aber nun bedeutungsvoll, dass ich in der gleichen Schrift, in der dieses negative Bild des europäischen Staatensystems gezeichnet wird, Ansätze finden zu einer anderen Sicht des europäischen Staatensystems. Das beginnt damit, dass sich bei Preußen gelegentlich hier und da Formulierungen der Anerkennung darüber finden, dass die Bildung des modernen Staates und des Staatensystems im alten Europa eine ursprüngliche Berechtigung habe. Danach ist es die ursprüngliche Berechtigung des modernen Staates, gemeinsam, nicht mehr Gemeinsamkeit zu sein, vieler partikularer Rechte, vieler partikularer Freiheiten, vieler partikularer Vereinbarungen, sondern Ausdruck zu werden des Allgemeinen, des Wesentlichen, des Vernünftigen. Demgemäß hat auch das Staatensystem ursprünglich einen berechtigten Sinn, nämlich den Sinn, die Aufgabe, die Mission, den Weltfrieden zu hüten, den Völkern, Kleinen wie Großen, den Rechtsschutz zu geben, Friede, Recht, Freiheit aller zu sichern. Das ist die ursprüngliche Idee im Staatensystem. Nun, Preußen verbindet diese positive Sicht mit seiner negativen Charakteristik durch die Vorstellung, dass das alte Europa diesen Ideen nicht gerecht geworden sei. Und dass es darauf ankomme, diese ursprünglichen Ideen in einem neuen Europa zu verwirklichen, in einem neuen Europa der Nationalstaaten zur Wahrheit werden zu lassen, zur Wirklichkeit werden zu lassen. Er formuliert die folgende Vision: Es wird Europa eine große Friedensunion bilden, in sich mannigfach nach der Mannigfaltigkeit der Volksindividualitäten, staatlich gegliedert nach deren Unterschied, die Staaten selbst in verfassungsmäßiger Ordnung. Es wird Sie nicht verwundern, dass Preußen dabei zugleich die Erwartung hegt, dass das durch die Reform erneuerte Preußen, klar, logisch, kann man ja ableiten, mathematisch, künftig am ehesten imstande sein wird, eine solche Neuordnung des europäischen Staatensystems heraufzuführen. Und der Ansatz für diese Konstruktion ist die Errichtung eines deutschen Nationalstaates um Preußen, der es ermöglichen soll, Europa von einer erstarkten Mitte her zu organisieren. An die Stelle des alten Staatensystems, das auf der Schwäche Deutschlands beruht, auf der Ohnmacht Deutschlands beruht, soll ein neues Staatensystem, das auf einer Erstarkung der europäischen Mitte beruht, bestehen. Preußen spricht in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang einer solchen Vision von der größten Revolution in den Machtverhältnissen Europas. Also das will er schon, eine Revolutionierung des europäischen Staatensystems. Es ist nun weiter wesentlich, dass Preußen dazu übergeht, diese Perspektive auf die alteuropäische Geschichte zu projizieren. Liest man seinen Text genauso, zeigt sich, dass Preußen, das alte Preußen, der einzige europäische Staat ist, der ungeachtet aller Fehlentwicklungen oder Entartungen, an denen auch er Anteil hat, der Idee, der ursprünglichen Idee des modernen Staates verpflichtet bleibt. Namentlich der friedrichianische Staat gilt ihm als ein vollendetes Muster von Regentenweisheit. Er gilt ihm als auf dem Wege zum Staatsbürgertum, zur nationalen Selbstbestimmung begriffen. Preußen hat damit zugleich eine einzigartige Stellung, das alte Preußen, eine einzigartige Stellung im europäischen Staatensystem. Diese Stellung hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die, dass Preußen sich sozusagen gegen die Feindseligkeit der bestehenden Ordnung emporarbeiten muss. Preußen steht in einer ständigen Konfrontation gegen das ganze übrige Staatensystem, muss sich gegen dieses feindliche, abgelehnte Staatensystem, diese Welt von Feinden, wie dann Treitschke später sagen wird, durchsetzen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, in dem gleichen Maße, in dem Preußen sich durchkämpft, emporkämpft, wird damit die Möglichkeit eines neuen, um Preußen herum organisierten Staatensystems absehbar. Ein Satz, um diese beiden Seiten zu kennzeichnen, die dann auch ihren Höhepunkt unter Friedrich dem Großen erhalten. Ein kleiner, armer Staat von zerrissenem Gebiet, mit fast offenen Grenzen vermag, so geleitet, auf seiner eigenen Kraft zu stehen, sich gegen das vereinte Europa zu behaupten, auf den Gang der europäischen Verhältnisse maßgebend einzuwirken. Das sind die beiden Seiten, um die es geht. Einerseits Behauptung gegen das vereinte Europa, gegen das ganze übrige Staatensystem, auf der anderen Seite auf diese Weise maßgebende Einwirkung auf den Gang der europäischen Verhältnisse mit dem Ziel einer völligen Neuordnung der europäischen Verhältnisse. Ich brauche nur noch einen kurzen Satz über die Geschichte der preußischen Politik zu sagen. In diesem Werk ist die doppelte Stellung Preußens gegenüber dem europäischen Staatensystem, die ich eben vorgeführt habe, eines der Leitmotive, so kann man sagen. Auch da ein Zitat, ein signifikantes Zitat aus dem Band über Friedrich den Großen, das ersetzt jede weitere analytische Bemerkung. Die, also das Preußen Friedrich des Großen, dies Preußen, das inmitten der Missregierung und Erschlaffung der übrigen Staatenwelt innerlich straff und rüstig in neuer, wohlgefugter Ordnung, militärisch und finanziell in voller Spannkraft dastand, schien durch den Wust der trägen Wucherbildungen, die unter dem Namen Völkerrecht, Gleichgewicht der Macht, europäisches Gemeininteresse als ebenso viele Rettungen der Menschheit gepriesen wurden, langsam erdrückt werden zu sollen. Er spricht dann von der Empörung und von dem Hass der anderen Mächte gegen den Emporkömmling, der die Stirn hatte, sich ihnen als Gleicher an die Seite zu stellen und ohne Rücksicht auf den altbegründeten Vorzug der großen Mächte in Krieg und Frieden daherzuschreiten, als wenn er berufen sei, eine neue Ordnung der Dinge in der Staatenwelt zu begründen. Ich, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, will ich mich begnügen, nur eine kurze Bemerkung über Treitschke hinzuzufügen, die in vielem mit Preußen übereinstimmt. Ich will diese Übereinstimmung hier nicht alle belegen, vorführen, sie sind leicht zu bringen. Ich will nur auf den Unterschied hinweisen, der zwischen Preußen und Treitschke besteht. Treitschke schreitet dadurch über Preußen hinaus, dass ihm in der gegebenen politischen Situation, oder ich will doch ein Zitat bringen, im Gegensatz zu Preußen hat der Treitschke das große Glück, diese Neuordnung des europäischen Staatssystems durch die Reichsgründung sozusagen. Preußen hat es auch erlebt, aber man kann sagen, die treitschkische Geschichtsschreibung, die treitschkische deutsche Geschichte 1900 steht unter dem Eindruck der vollzogenen Reichsgründung. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das habe ich ja vorhin gesagt. Preußen schreibt in Erwartung der Reichsgründung. Treitschke schreibt nach der Reichsgründung. Er rechtfertigt die Reichsgründung. Und da ist nun dieses neue europäische Staatensystem entstanden, von dem Preußen geträumt hat. Und das wird in einem Satz so zusammengefasst, dass alle Motive, die ich hier bisher besprochen habe, vorgeführt werden. Da sagt er vom Neuen Reich an die Stelle des alten Staatensystems, das durch die Schwäche der Mitte des Festlandes bedingt war, ist eine neue Staatengesellschaft getreten, die auf der Stärke Mitteleuropas beruht. Durch eine Friedenspolitik großen Stils hat unser Reich die Mitte des Kontinents genötigt, sich in diese veränderte Ordnung der Dinge zu finden. Auch Heeren sprach vom Friedensstaat des Deutschen Bundes. Man sieht hier, klafft ein qualitativer Unterschied zwischen dem Friedensstaat der Friedensmission dieses lockeren Staatenbundes und der Friedenspolitik einer hegemoniefähigen Macht. Ich kann noch hinzufügen, dass Treitschke, um das auch noch nachzutragen, diese Perspektive im Grunde ganz im heeren Sinne auf die Weltpolitik überträgt. Das kommt bei ihm auch schon vor. Er proklamiert das Ziel, auch auf den Meeren das Gleichgewicht der Mächte herzustellen, das auf dem Festlande längst bestand. Und er macht vielleicht keinen Zweifel daran, dass Deutschland dazu berufen ist, wie auf dem Kontinent, so auch in der Welt, dieses segensreiche Gleichgewicht der Mächte herzustellen. Aber nun zu den Unterschieden zwischen Treitschke und Preußen. All diese Dinge verbleiben gewissermaßen im Umkreis der preußischen Prämissen. Treitschke geht dadurch über Preußen hinaus, dass ihm in der gegebenen politischen Situation die auswärtige Stellung Deutschlands besonders wichtig wird, sozusagen zu einem Gegenstand primären Interesses wird. Das hat eine doppelte Konsequenz. Zunächst einmal gewinnt Treitschke dadurch ein neues Verständnis für die ganze bisherige Geschichte des europäischen Staatensystems. Sie muss auf Dauer insgesamt als die notwendige Vorgeschichte der gegenwärtigen, von Deutschland bestimmten Konstellation der Staatenverhältnisse erscheinen. Zugleich wird absehbar, dass dieser Gegenstandsbereich mehr und mehr wiederum ein primäres historisches Interesse auf sich zieht. Es ist augenscheinlich, dass Treitschke durch diese doppelte Konsequenz einer Ranke-Renaissance Vorschub leistet, einer Erneuerung der Thematik von Rankes Geschichtsschreibung in dem Bewusstsein, dass in ihr, in dieser Thematik, die entscheidenden Determinanten der modernen europäischen Geschichte umgehen. Allerdings läuft dieser Rekurs Treitschkes auf Ranke nicht hinaus auf eine unmittelbare Restituierung Rankes. Vielmehr bleibt irreversibel, dass Treitschke dahin gelangt, im Durchgang durch ein Konzept preußisch-deutscher Nationalgeschichte, das einen ursprünglichen Gegensatz gegen Ranke zu erkennen gibt. Treitschkes Vorstellung vom europäischen Staatensystem ist gerade auch in ihren rankischen Zügen von diesem Konzept geprägt. Er rekurriert auf Ranke aus der inneren Logik seiner preußisch-deutschen Position heraus. Man kann sagen, Rankes Betrachtungsweise kommt in einen ganz anderen Zusammenhang zu stehen. Ich hatte hier an sich noch vor, ich lasse das jetzt aber weg, einige Bemerkungen über die Neurankianer zu machen. Man kann sagen, diese Neurankianer um Erich Marx und Max Lenz führen an diese letzte Möglichkeit kreisgischen Geschichtsdenkens an. Sie arbeiten diesen Rekurs auf Ranke aus, aber immer auf der Grundlage preußisch-deutscher Interessen, damit einer preußisch-deutschen Perspektive. Noch zwei Bemerkungen, die mir wichtig, bevor ich zur wirklichen Schlussbemerkung komme, die mir wichtig erscheinen, die darauf hinauslaufen, oder ich will so formulieren, wir haben gesehen, dass die borussische Schule eine Abkehr von Ranke vollzieht und lediglich auf einer ganz anderen Ebene zu Ranke zurückführt. Das ist ja sozusagen das Leitmotiv meiner Darlegung gewesen, sollte die innere Logik meiner Darlegung sein. Man muss nun sehen, dass in Rankes Geschichtsdenken selbst gewisse Ansätze enthalten sind, die auf seine eigene Transformierung in dieser Hinsicht hindeuten, so kann man sagen. Das eine ist eine ganz merkwürdige Beobachtung. Wir haben ja gehört, dass Ranke kurz nach 1830 sich vehement gegen die Vorstellung wendet, Europa zerfalle in zwei große ideologische Lager. Nun muss man sich die Schriften angucken, in denen Ranke selbst Zeitgeschichte getrieben hat, das heißt Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das fällt aus dem Rahmen seiner großen Schriften heraus, das hat er in kleinen Schriften getan, das hat er vor allen Dingen in seinen Vorlesungen getan. Da stellt man fest, er betreibt genau solche universale Geschichtsbetrachtung wie Ranke. Er zerteilt Europa eben in zwei große ideologische Lager und gibt damit zu erkennen, dass offenbar diese alte Figur des Staatssystems einstweilen nicht geeignet ist, um mit den neuen Realitäten des 19. Jahrhunderts fertig zu werden. Er sagt zum Beispiel in den Vorträgen an den bayerischen König über die Epochen der neueren Geschichte, über Europa nach 1815, da war kein Land, wo nicht die beiden Prinzipien der Monarchie und der Volkssouveränität miteinander in Widerstreit geraten wären. Und auf diesen Ton ist der ganze Abschnitt gestimmt. Gegensatz zweier Universalismen, zweier ideologischer Universalismen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass auch Ranke sich nicht dem Eindruck der preußisch-deutschen Entwicklung im 19. Jahrhundert entzieht. Es gibt vom späten Ranke Äußerungen, dass er sozusagen, vor allem nach 1866, aber auch nach 1871, von einem geeinigten Deutschland eine Umwälzung der Verhältnisse des europäischen Staatssystems erwartet. Er rechtfertigt sogar seine Weltgeschichte an einer Stelle mit der Formulierung, er habe sich zu dieser Weltgeschichte dadurch deswegen entschlossen, weil durch die deutsche Einheit von 1870-71 eine neue, ganz neue Hinsicht auf die Weltverhältnisse zustande gekommen sei. Nur wird man das nicht ganz zum Nennwert nehmen müssen. Ranke hat sich nicht selbst sozusagen überholt. Aber es sind doch interessante Ansätze, an die dann die borussischen Historiker wie die Neurankianer anknüpfen können. Ich möchte aber jetzt doch noch eine ganz kurze Schlussbemerkung hinzufügen. Es ist mir in diesem Referat wesentlich darum gegangen, den Einsatz der Figur des europäischen Staatensystems in der deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts im Lichte der jeweiligen thematischen Interessen zu beleuchten, die wiederum durchgängig mit bestimmten politischen Positionen zusammenhängen. Ich möchte zum Schluss wenigstens andeuten, dass es bei alledem auch theoretisch-methodische Bezüge gibt. Ich habe eingangs von den paradigmatischen Konflikten Rankes und der borussischen Historiker um Objektivität und Parteilichkeit in der Historie, um Universalgeschichte und Nationalgeschichte, um Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen und Volksgeschichte, aber von den Gegensätzen und Vermittlungen gesprochen, die zwischen beiden Seiten herrschen. Ich füge jetzt hinzu, dass diese Konflikte sich allenthalben auf die jeweilige Behandlung des europäischen Staatensystems ausgewirkt haben oder umgekehrt, dass die jeweilige Behandlung des europäischen Staatensystems dem Austrag dieser Konflikte wichtige Voraussetzungen geboten hat. Es gibt zunächst einmal eine offensichtliche Korrelation zwischen Rankes Konzept des europäischen Staatensystems, das eine gleichmäßige Würdigung verschiedener Staatsindividualitäten verlangt, und Rankes Objektivitätsideal. Ebenso wie es eine Korrelation gibt zwischen der preußisch-deutschen Betrachtungsweise und der Forderung nach politischer Parteinahme in der Geschichtsschreibung bei den borussischen Historikern. Zugleich wird auch hier deutlich, dass die jeweils bekämpfte Position bis zu einem gewissen Grad immer auch in der eigenen enthalten ist und dass sich damit beide Positionen als im Grunde zusammengehörig erweisen. Dass einerseits Ranke sein Konzept des europäischen Staatensystems unter einer bestimmten politischen Perspektive entwirft und sich dessen nicht nur bewusst ist, sondern darin auch eine notwendige Voraussetzung seiner Historiografie erblickt. Und dass andererseits die borussischen Historiker ihre preußisch-deutsche Betrachtungsweise auf eine Forschungsleistung im Sinne Rankes zu gründen beanspruchen. Ich brauche weiterhin kaum eigens hervorzuheben, dass Rankes Konzept des europäischen Staatensystems eine einzige Demonstration eines universalgeschichtlichen Interesses darstellt und dass demgegenüber die preußisch-deutsche Betrachtungsweise der borussischen Historiker ein nationalgeschichtliches Interesse zu erkennen gibt. Aber Ranke leistet gerade mit seiner zentralen Kategorie der Staatsindividualität, jedenfalls der Möglichkeit einer nationalgeschichtlichen Betrachtungsweise, Vorschub, ganz abgesehen davon, dass er selbst immer mehr in den Bannkreis preußisch-deutscher Interessen gerät. Umgekehrt behalten die Werke der borussischen Historiker durch die bloße Tatsache, dass sie durchgängig den Zusammenhang der preußisch-deutschen Geschichte mit der Geschichte des europäischen Staatensystems wahren, eine universalhistorische Dimension. Sie wird am Schluss sogar noch verstärkt, wie der späte Treitsch gezeigt. Ich bemerke schließlich, dass Rankes Konzept des europäischen Staatensystems einen Vorrang der Kriegs- und Diplomatiegeschichte vor der inneren Geschichte signalisiert, während die preußisch-deutsche Betrachtungsweise der borussischen Historiker eine vermehrte Aufmerksamkeit auf die inneren Verhältnisse begünstigt. Andererseits gilt, dass Ranke keineswegs einen starren Primat der Außenpolitik verfügt, sich vielmehr wiederum durch seine Kategorie der Staatsindividualität auch und gerade auf die innerpolitischen Bedingungen der Stellung einer Macht im europäischen Staatensystem verwiesen sieht und dass die borussischen Historiker durch ihre durchgängige Einordnung der preußisch-deutschen Nationalgeschichte in den Kontext der Geschichte des europäischen Staatensystems eine klare Einsicht in die Wechselwirkung von innerer und äußerer Politik offenbaren. Ich setze hinzu, dass selbst die Neurankianer, die den Begriff vom Primat der Außenpolitik geprägt haben, alles andere als bloße Kriegs- und Diplomatiehistoriker gewesen sind. Es ist nicht mehr meine Aufgabe, von der sogenannten Gegenwartsbedeutung alles dessen zu handeln, was ich hier vorgetragen habe. Ich hoffe aber doch, dass gewisse mögliche Anschlussstellen für heutige Diskussionen sichtbar geworden sind, sei es im Hinblick auf die Problematik des europäischen Staatensystems selbst, sei es im Hinblick auf die zuletzt berührten theoretisch-methodischen Probleme. Die deutsche Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ist bekanntlich bis heute ein beliebter Gegenstand ethisch-politischer Denunziation derer, die sich nun einmal daran gewöhnt haben, jedenfalls die neuere deutsche Geschichte als bloße Vorgeschichte der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert zu behandeln. Eine solche Einstellung ist aber für die Wissenschaftsgeschichte gewiss nicht ausreichend. Wem daran gelegen ist, sich über bloße Präokkupationen zu einem veritablen Erkenntnisinteresse zu erheben, dem ergibt sich im Rückblick auf unser Thema ein anderes Bild. Das Bild einer aus den Zeitverhältnissen heraus engagiert geführten wissenschaftlichen Diskussion, wie sie seit jeher Erkenntnisfortschritte in unserer Disziplin ermöglicht hat. Questa ovviamente completa illustrazione che il professor Mura ci ha dato sulla figura, sul ruolo che gioca questa figura, questa costruzione del sistema autoritario, io credo che prima della discussione dobbiamo fare una pausa, però spendo un quarto d'ora e poi intanto ci vediamo. Grazie. Molto grazie. Il riassunto di quello che il professor Mulak ha detto, d'altra parte c'era un lungo riassunto della sua relazione in tedesco negli atti, non so come fare, dovete dirmi voi se volete un riepilogo oppure se tutto è chiaro. Vorrei cioè che non si verificasse, come delle volte accade, che ci sono interventi di italiani solo sui relatori italiani e interventi di tedeschi solo sugli interventi tedeschi. Quindi chiedo agli italiani se sono a posto, se sono in grado di fare interventi anche senza la mia una mia, un mio riassunto, se no io faccio un breve riassunto, non lo so. Niente, nessuno risponde, che vuol dire che tutto va bene e che quindi non c'è bisogno del mio riassunto. E allora, naturalmente, apro la discussione. Chi si vuole, vuole intervenire sulla relazione del professor Mulak, prego. Prego, là c'è il microfono, se lei è così gentile da dire il suo nome in apertura, nel microfono. Si parla così? Sì, così, sempre. Ich spreche auf Deutsch, mein Name ist Rundel. Ich habe eine Frage, Herr Professor, und zwar ist in diesem Verhältnis Ranke-Herren die Idee einer österreichisch-preußischen Vormachtstellung immer noch, ist das immer noch in einer Form virulent, gibt es eine aktuelle Rezeption, wenn ich an jüngste Äußerungen eines unter Anführungszeichen Politikers in Österreich denke. Sie wissen, wen ich meine. Ja, aber ich verstehe trotzdem das dann. Ja, ob die Idee noch irgendwo präsent ist, ich meine heute, nach dem großen Einschnitt des Zweiten Weltkrieges in diesem Jahrhundert. Bitte? Können Sie ja, die Idee einer Möglichkeit einer deutsch-österreichischen Vormachtstellung, ja, der Annahme einer Großmacht, wie es Herren und Ranke zusammen verbindet. Das entspricht ja nicht der Ranke Position. Ranke unterscheidet sehr deutlich zwischen der Organisation von Deutschland im Ganzen und der Stellung Preußens und Österreich als europäischer Großmächte. Preußen und Österreich sind selbstverständlich seit dem 18. Jahrhundert ja gleichberechtigte und wichtige Glieder des europäischen Staatensystems. Aber Europa, Deutschland im Ganzen muss eine lockere Organisation behalten, um sozusagen die Austarierung des Gleichgewichts zu ermöglichen. Dazu gehört dann auch zum Beispiel ein ungefähres Gleichgewicht zwischen Preußen und Österreich innerhalb Deutschlands. Also von einer Großmachtbildung von Deutschland als Ganzen kann gerade keine Rede sein bei Herren, auch nicht bei Ranke. Ja, Sie stimmen aber darin überein, oder wie Sie eben betonten. Womit stimme ich überein? Mit der Feststellung, dass eben Österreich und Preußen europäische Großmächte sind. Ich kann nur sozusagen analytisch feststellen, dass Heeren und Ranke mit diesen beiden Großmächten recht haben. Heute ist es schwierig, sozusagen, also diese beiden Großmächte irgendwo auszumachen und also auf ihnen neue Vorstellungen zu gründen. Ja. Sì, poi questo. In ogni caso è un problema un po' al di fuori del nostro tema, mi pare questo. In jedem Fall halt handelt es sich um einen Mythos. Für heute, nicht in das 19. Jahrhundert. Ja, ja, natürlich. Was uns interessiert, ist das 19. Jahrhundert. Ja, selbstverständlich. Nur, es hat mich angesprochen. Aus diesem Grund sage ich auch. Danke. Grazie. Ich würde eine Frage stellen, die in ungefähr die Richtung geht. Und zwar gab es ja in Preußen Tendenzen hinsichtlich der nationalen Einigung, dass es nur gegen Österreich passieren könnte. Ich denke zum Beispiel an die Schrift von Lassalle, der gesagt hat, man müsse Österreich zerstören, beziehungsweise die nichtdeutschen Gebiete abspalten und damit faktisch Österreich als Kaiserreich ja zerstören. Wie jetzt die borussische Geschichtsschreibung in der Tendenz, wie Sie sagten, dass Preußen nun die nationale Einigung herbeiführen würde, ob sowas versucht wurde, historisch darzulegen, dass also dieser Antagonismus zwischen Preußen und Österreich zugunsten Preußens ausgehen müsse und die politische Implikation, ob die bei den russischen Geschichtsschreibern vorhanden war, Österreich zu eliminieren als deutsche Macht. Also man, das ist richtig. Also das ist ja sozusagen per Definition im Gesetz. Die russischen Historiker sind als Gruppe dadurch definiert, dass sie sozusagen Anwälte einer preußisch-kleindeutschen Lösung sind. Das lässt sich relativ früh verfolgen. Das bedeutet politisch gesehen, dass sie Österreich aus der Neugestaltung Deutschlands als deutschen Nationalstaates, also wenn denn, also die Abspaltung der deutschen Gebiete Österreich nicht verliehen soll, dann bleibt vor 1848 alles offen. Dass sie also die Abtrennung Österreichs von Deutschland betreiben. Das bedeutet auch, dass sie sozusagen daran interessiert sind, ihre negative Sicht Österreich in die Vergangenheit zu projizieren, immer nachzuweisen, dass Österreich eigentlich undeutsch sei. Sozusagen ein undeutsches Völkergemisch, nur durch bloße Macht negativ und als für die deutsche Nationalinteresse abträglich hingestellt. Also das Österreich-Bild Reusens ist das eine absolute Antithese dessen, was er will. Daraus folgt aber nicht etwa eine Konzeption zur Auflösung Österreich, also innerhalb des europäischen Staatssystems, sondern es geht politisch um die kleindeutsche Lösung und historisch um die Rechtfertigung dieser kleindeutschen Lösung, während eben Österreich, vor allem seit der Gegenreformation, undeutsche Politik betreibt Preußen seit dem Anfang, also Brandenburg, seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts deutsche Politik, ghibellinische Politik, also der wahre Vertreter des Reichsgedankens. Wobei das dann auch noch, das kann ich noch hinzufügen, bei Preußen mit der Vorstellung verbunden wird, als die Hohenzollern mit der Mark Brandenburg belehnt wurden, da geschah das auch zu dem Zweck, eine Stütze für die Aufrechterhaltung der Reichsverfassung zu schaffen. Sollte ein letzter Versuch zur Rettung des Reiches, sollte gewissermaßen mit diesem dramatischen Akt versucht werden. Und als das nicht gelungen ist, musste sich Preußen dann vom Reich abwenden und dann eben eine neue Einheit erweitern. Das ist das Gegenteil. Politisch und historisch. Trinchese. Io ho qualche piccola esitazione a riprendere la parola dopo la discussione di ieri, ma suo dovere. Sono ancora meno preparato, voglio dire, ieri ho letto De Rosa, Sturzo, Professor Giarrizzo, meno ancora, oggi sono particolarmente scoperto. Ich wollte Ihnen fragen, Professor... Prima in italiano, per favore. Sì. Almeno, sì. E poi che, lo dice in tedesco. Sì, posso anche dire in tedesco. Sì. Prima in italiano e poi lo dice in tedesco. Benissimo. Se la storiografia tedesca dell'Ottocento, mi riferisco però a qualcosa di successivo, soprattutto alla storiografia dell'impero e quindi alla storiografia forse celebrativa del periodo Hohenzollern, ha recepito, discusso e in che modo la questione italiana con particolare riferimento alla questione romana prima del 70. Ich wollte fragen, ob das italienische Problem, das italienische politische Einheit wurde in der deutschen Historiografie rezipiert worden, wie und ob mit spezieller Aufmerksamkeit an der römischen Frage, besonders vor 1870, also die Diskussion, die in Italien zwischen verschiedenen literarischen Strömungen stattfindet. Also dazu kann ich sagen, dass bei den borussischen Historikern eine große Sympathie für die italienischen Einigungsbestrebungen bestanden hat. Italien wurde immer neben Deutschland als das zweite große Opfer des reaktionären Europa angesehen und man hat sozusagen hier eine Gleichgerichtetheit der nationalen Bewegung gesehen. Das gilt also etwa für Preußen, vor allem für den Preußen der universalhistorischen Phase vor 1848. Da empfindet man ja die Errichtung des Nationalstaates als eine internationale Aufgabe, sodass man hier die Gleichgerichtetheit sehr deutlich erkennt. Eine durchgehende Sympathie, insoweit gewinnt man ja auch aus der habsburgischen Unterdrückung Italiens zusätzliche Missionen gegen die undeutsche Politik Österreichs in Deutschland. Nicht? Das ist also eine dasselbe. Die beiden Seiten derselben Sache, kann man sagen. Ist dazu? Also, Herr Diesen. Diesen. Ich möchte da nochmal nachhaken zu dem, was eben gefragt wurde. Und zwar, die politische, Sie sagten, das ist eine Sympathie für Italien gab, die aber ja nur bis zu einem gewissen Punkt ging, auch bei den Vertretern der kleindeutschen Lösung, dass zum Beispiel das Trentino für Italien nicht in Frage kam. Und die Frage ist jetzt, und auch die Frage mit der Rheingrenze und der Po-Grenze, die zum Beispiel auch Engels aufgeworfen hat, inwieweit nun die borussischen Geschichtsschreiber bereit waren, diese strategischen im Zuge der preußisch-deutsch-französischen Gegensätze darauf zu verzichten in ihren Werken und dann darüber hinausgehend, ob das nur Makulatur war, um die eigene Intention abzusichern oder ob auch eine politische Intention dahinter stand, die Bereitschaft, das zu unterstützen, die italienische Einigung. Und muss man da auch etwas unterscheiden natürlich zwischen den borussischen Historikern auf der einen Seite und der nationalliberalen Politik auf der anderen Seite. Da kommen wir jetzt in große Einzelheiten. Bekanntlich hat ja der italienische Unabhängigkeitskrieg zu Irritationen geführt in der deutschen Nationalbewegung. Von vielen Seiten wurde also dieser Krieg Frankreichs gegen Österreich als Anschlag sozusagen auf Deutschland empfunden, auf deutsche Interessen in Mitteleuropa. Aber nachdem sich dann die realpolitische Wendung seit Beginn der 60er Jahre endgültig durchgesetzt hatte, war ja dann Italien ein realpolitisch kalkulierter Bundesgenosse, nicht? Für die weitere Fortführung des deutschen Einigungskampfes. Und das spricht sich dann auch in den entsprechenden Bewertungen der borussischen Historiker wieder. Man findet also weder bei Preußen noch bei Treitschke irgendwelche negativen Aussagen sozusagen über die italienische Nationalbewegung, solche Grenzfragen, wie Sie sie anführen, stehen ja damals nicht im Mittelpunkt. Nicht? Im Mittelpunkt sozusagen steht die Bildung des Nationalstaats als solche. Die Entdeckung der Grenzfragen ist dann gewissermaßen noch ein nächster Schritt, nicht? Der dann also in ganz veränderter Lage dann auch virulent geworden ist. Aber das ist ja bekannt, dass italienische Einigung und deutsche Einigung doch zusammengehören und dass die Deutschen diese Einigung, diese Zusammengehörigkeit erfunden haben. Also Ranke etwa sagt an der einen Stelle, die ich zitiert habe, dass durch die nationalen Kriege, die wir in letzter Zeit erlebt haben, die europäische Landschaft verändert worden ist. Er denkt dabei zwar primär an die deutsche Einigung, erwartet sich primär von der deutschen Einigung Konsequenzen für die europäischen Verhältnisse, aber Italien ist immer mitgedacht dabei. Es wird als positiver Faktor eingesetzt in die eigenen Kalkulationen. Herr Wiedemann, unerhört erfreulich oder was teilweise aufregend auch in den Kopf zu kriegen. Ja, das ist auch eine dilettantische Gedanken, die diesen Zusammenhang, diese leichten Erregbarkeiten, die gleich aufkommen, wenn man solche deutschen Theorien, Nationalstaat oder Theorien oder Spekulationen über die Macht. Ich weiß, wenn man die Werke nicht liest, dann also mit einfachen Formulierungen arbeitet. Und auch die Neorankianer haben keineswegs nur aus dem Geschichten geschrieben. Das ist auch im Gegenteil. Was heißt denn überhaupt Neorankianer? Das ist eine Gruppe von Historikern, Lenz und Marx. Was haben denn Lenz und Marx geschrieben? Keineswegs primär Geschichten des europäischen Staates. Die haben sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, haben allerdings die Figur des europäischen Staatensystems in ihren Analysen aufgewertet. Und insoweit kann man dann davon sagen, dass die Außenpolitik, die äußere Geschichte, die Machtgeschichte immer mehr zu einer Leitachse der Interpretation wird und insofern eine, wenn auch relative Verengung stattfindet. Auf der anderen Seite darf man wieder nicht vergessen, es gibt ja eine blühende wirtschaftsgeschichtliche Forschung in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die aber eben nicht von den offiziellen Historikern betrieben wird. Und das liegt nicht an unterschiedlichen ideologischen Einstellungen, sondern auch an einer Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Fächern. Also Treitschke begründet, dass er eben politischer Historiker ist, während andere Kulturhistoriker sind und Wirtschaftshistoriker. Man sieht aber natürlich die Einheit des Ganzen. Und insoweit wird man dann doch wieder sagen können, dass in diesen anderen Bereichen, neben der Historie und England herlaufen, diese neuen Bereiche in einem breiten Maße erschlossen werden. Danke. Per favore, si può far passare, können Sie bitte diese Maschine durchlaufen lassen? Stolberg, meine Frage geht in eine etwas andere Richtung. Sie haben uns den Wandel eines Stereotyps aufgezeigt und den Wandel des Stereotyps des europäischen Staatssystems und zugleich den Wandel der Ansichten, damit zusammenhängend, bezüglich der Rolle der einzelnen Staaten. Meine Frage nun, wie weit lässt sich dieser Wandel verfolgen, wie weit spiegelt er sich im Gebrauch von Metaphern? Sie haben Treußens Charakterisierung des alten Systems zitiert als zum einen eine Statik der Waagschalen, zum anderen als Wucherung, glaube ich. Das heißt, eine mechanistische Metapher und eine biologistische Metapher. Aus Ihren Ausführungen zu der Zeit zuvor, also zur Zeit der frühen Neuzeit, entsteht tatsächlich das Bild einer relativ statischen Metaphorik. Also als Medizinhistoriker denke ich sofort an die Sefte Lehre, die auch im 19. Jahrhundert noch gültig war, wo also ein Überschuss eines bestimmten Safts, die Hegemonie eines Staates möglicherweise, zur Krankheit führt, das Gleichgewicht Gesundheit bedeutet. Andererseits bei Treußen dann offensichtlich eine Dynamisierung der Metaphorik, zugleich wohl auch die Wahl einer komplexeren Metaphorik, wenn überhaupt. Meine Frage nun, lässt sich so ein systematischer Gebrauch von Metaphern nachweisen? Lässt sich ein solcher Wandel nachweisen? Und geht er hinaus über die bloße rhetorische Verwendung? Kann ich also nur zustimmen. Ich habe diesen Aspekt nicht sozusagen eigensystematisch verfolgt, aber es leuchtet mir sehr ein. Wenn man von Heeren ausgeht, wird man von einer primär statischen Betrachtung sprechen, mit einer statischen Metaphorik, alles immer konzentriert auf diesen Begriff des Gleichgewichts, der ja schon ganz frühzeitig verwendet wird, Balance, Gleichgewicht, um die innereuropäischen Verhältnisse zu behandeln. Preußen leistet gewissermaßen eine Ideologiekritik der Statik. Nicht? Die Statik wurde bisher also als Harmonie, kommt auch aus einer anderen Metapher, habe ich bei Ranke gebracht, nicht? Also aus einem anderen Bereich kommt das wieder, die Harmonie, die aus reiner Ausbildung, reiner Absonderung der einzelnen Staatsindividualitäten dann entsteht. Aber Preußen bringt in der Tat, da haben Sie völlig recht, im Schreichen der Zustimmung, eine Dynamisierung hinein und schildert dieses scheinbare, ausgeklügelte Gleichgewicht eben als krankhaft, als zugleich krankhaft, als monströs, als Auswucherung, nicht? Das ist sozusagen seine Ideologiekritik. Mit einem anderen metaphorischen Gebrauch, wenn man so will. Und dann kommt mit dem Nationalgedanken, mit der Vorstellung der nationalen Bewegung eine Dynamik in das Ganze hinein, die aber dann am Ende doch wiederum zu einer neuen Statik führen soll, zu einem neuen Gleichgewicht, das von der Führungsmacht Deutschlands sozusagen ausbalanciert. Also sicherlich stammen die meisten Metaphern aus diesem Bereich. Molto grazie. Würde ich genauso sehen, wie gesagt. Molto interessante. C'era Hammerstein? Forse? Professor Hammerstein? Credo. Ha chiesto la parola. C'era ancora qualcuno? O no? Qui davanti, mi pare di no. Poi il professor Giavizzi. Ich darf nochmal auf eine Frage, auf das vorhin erörterte Problem zurückkommen. Sie haben von der Zäsur 48, 49 Rätabrupter gesprochen, also um 50 etwa. Und für das, was ich morgen mache, für die Vorstellungen des Modernen in der Wissenschaft, lassen sich außerhalb, wie ich meine gefunden zu haben, der Historiografie in der Tat Änderungen feststellen, ein Vordringen auch insbesondere natürlich, was man weiß, der Naturwissenschaften, der Medizin, die ja dann eigentlich in der zweiten Jahrhunderthälfte ganz bedeutend wird für die Ausbildung auch dessen, was man sich unter modern vorstellt. Und nun wüsste ich gern von Ihnen, ob man beispielsweise das Aufkommen des Begriffs Realpolitik, die stärkere Berücksichtigung auch dessen, also was das Volksleben, was das innere Verhältnisse betrifft, als eine Parallelentwicklung zur im älteren Sinn gesprochen hin Wendung zu den Realia, res statt verba, betrachten könne und kann. Und von daher auch die ältere deutsche Historiografie, vergleichbar, was wir gestern hörten, auch bei der italienischen, die ältere Tradition aus Humanismus und bis einschließlich Aufklärung doch abgebrochen wird. Nicht zuletzt natürlich auch durch die stärkere Betonung des Nationalstaatsgedankens. Also um nochmal nur, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Sie kennen das besser, dass dieser Wechsel ja doch auch einer ist, der dem Wechsel der Gesamtwissenschaften, wie sie an den Universitäten vertreten sind, entspricht, stärkeres Vordringen der naturwissenschaftlich-medizinischen, technischen Fächer, und eine Antwort darauf auch in geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Im Grunde haben Sie mit Ihrer Frage ja schon eine sehr plausible Antwort involviert, der ich auch nur zustimmen kann. Sicherlich wird man da keine kausalen Ableitungen feststellen können, aber doch gleichgerichtete Bewegungen, die alle darauf hinauslaufen, Politik, Leben, Wissenschaft sozusagen aus universalphilosophischen Begründungen, metaphysischen Begründungen gleich welcher Provenienz herauszulösen. Das wird man sagen, das ist ganz klar. Und das muss sich also bei Preußen nun innerhalb einer wissenschaftlichen Biografie beobachten. Der Wechsel von der universalhistorischen, geschichtsphilosophischen Rechtfertigung zu einer rein für sich vorgenommenen Erforschung preußisch-deutscher Geschichte. Wobei aber trotzdem natürlich, das darf man nicht vergessen, das gilt sicherlich auch anderweitig, diese ehemaligen metaphysischen Prinzipien in immanenter Weise fortleben, sozusagen, und neue Formen von Dogmatismus hervorbringen. Das gilt ja dann auch, der ganze Positivismus, der sich da der Jahrhundertmitte entwickelt, ist ja nicht reiner naiver Empirismus, den es niemals gegeben hat, solange es Menschen gegeben hat, sondern eine andere Form sozusagen von Voreinstellungen, von Voreinnahmen, von Grundannahmen. Aber sicherlich wird man sagen müssen, dass um 1850 da ein Wechsel der Perspektiven also ist. Ganz klar. Grazie. Professor Giarrizzo. Vorrei fare alcune considerazioni sul tema e sugli svolgimenti proposti dal professor Mulak, sulla base di quello che credevo di sapere sull'argomento. Cioè questo tema della così proposto, diciamo, del sistema degli stati europei nella storia moderna dell'Europa si presenta, diciamo, sotto il profilo ideologico come la costante risposta alla minaccia di monarchia universale. Cioè, appena si profila un tema di monarchia universale, scatta la reazione. Sistema europeo degli stati. Tutto questo va bene, voglio dire, per tutto il Settecento. E nel quale, in ogni caso, per quello che riguarda il punto di attacco scelto felicemente da Mulak, cioè Herren, c'è da dire che naturalmente Herren commenta nel quadro della scuola gottinghese, in cui sono altri osservatori, Spittler, gli altri, eccetera, diciamo non soltanto lo sviluppo traumatico costituito dalla rivoluzione francese e soprattutto dalla minaccia di monarchia universale di Napoleone, che viene ripresentata come un modello diverso, ma il problema che complica questo quadro, e qui mi riferisco alla osservazione di Schiera, è il caso prussiano, perché il caso prussiano esiste come minaccia di monarchia universale già con Federico II, cioè l'attenzione polemica, anche austriaca, nei confronti delle iniziative di Federico II è denunziata come tentativo di volere costituire una monarchia universale. Cioè la polemica politica assume nei confronti della iniziativa della Prussia le caratteristiche di chi vuole andare al di là dei propri confini e vuole riaprire in sostanza in Europa una questione che era stata chiusa con Luigi XIV e che aveva avuto, dal punto di vista del dibattito ideologico, notevoli sviluppi. Herren, tra l'altro, reagisce ai due testi, diciamo, tardi, di recupero del modello fridericiano, la monarchia prussiana, la monarchie prussienne di Mirabeau, e il quadro che Denina aveva sostanzialmente dato da Berlino di questa stessa vicenda e anche delle vicende italiane, assumendo per definizione che il Piemonte era o la Prussia, vorrei ricordare questo particolare, o la Macedonia di Europa. La questione è importante per Droyce, perché questo filone che identifica Macedonia e Prussia non è stato inventato da Droysen. La storiografia italiana è una storiografia la quale segue, diciamo, a ridosso questo processo. Cioè, certo, sente le voci tedesche, ma in una qualche misura questo è un coro generale. Cioè, voglio dire, c'è una tradizione forte, che è contro la monarchia universale spagnola. Allora, se la monarchia universale è la Spagna, poniamo il problema di un modello di tipo diverso e allora organizziamoci diversamente. C'è una tradizione che da questo punto di vista lo consiglia. Quando Montesquieu decide di scrivere le considerazioni sulle cose della grandeur de Romain, de l'air de cadence, egli in realtà deve analizzare la sola monarchia universale veramente esistita, perché poi quella spagnola era una minaccia, non era una realtà, con riferimento a Luigi XIV, cioè una critica naturalmente a Luigi XIV all'interno del contesto delle vicende europee. Cioè voglio dire, c'è una costante che attiene alla riflessione politica e che attiene alla storiografia. Balbo riprende da Heeren e da Ranke la esaltazione del sistema degli stati europei, perché la libertà italiana e soprattutto l'indipendenza, vorrei ricordare che lo schema fondamentale di Balbo è la libertà venga quando venire, l'indipendenza deve venire subito. Il problema dell'indipendenza può essere assicurato da un sistema europeo degli stati, da qui la sua difesa paradossale della Santa Alleanza. Lui dice che la Santa Alleanza fu un fatto eccezionale, che poi gliel'abbiano deformato nelle mani dello zar che voleva fare un'altra cosa, questa è altra faccenda. La colpa è dell'Austria che gliel'ha deformata, ma lo zar voleva fare una bella cosa, cioè voleva in realtà, come dire, nobilitare su uno schema di storia universale il sistema degli stati europei. Il problema, tuttavia, quando naturalmente viene, quindi il modello ranchiano è ancora in un certo senso il modello vincente, ancora fino diciamo al 1848. Il caso Droysen è un caso complicatissimo, come sanno tutti e come ci ha esposto anche il professor Bach. Momigliano, in uno scritto molto penetrante del 1933 per il centenario di Alessandro il Grande di Droysen, mise in chiaro, voglio dire, poi la storiografia successiva ha amplificato questi elementi, la differenza tra il primo Droysen e il Droysen borussico, diciamo, o il Droysen prussiano, del Droysen che scopre l'ellenismo e naturalmente del Droysen che poi reinterpreta sostanzialmente questo all'interno di una visione diversa del ruolo Macedonia, formazione dell'ellenismo. Questa questione è abbastanza importante per le domande che poneva anche Schiera, cioè Droysen appartiene di diritto alla prima metà. In realtà le date sono lì indicate. C'è un Droysen che opera dopo. Però voglio dire, chi in realtà guardi a questo processo dentro lo schema che in qualche modo ci siamo dati, non può non tenere conto di almeno due elementi. Primo, che in realtà poco appresso tematiche di questo tipo che attengono naturalmente al problema della esaltazione dei modelli liberali del mondo antico. Da un lato c'è Mommsen che esalta la Roma repubblicana, dall'altro c'è Grote che esalta la libertà greca. Qui abbiamo finito, perché naturalmente abbiamo da un lato Droysen, il quale esalta la grecità non più greca, cioè una grecità ellenistica, una grecità diciamo post-macedone, e dall'altro lato Julius Belloc, che viene in Italia e ha influenza anche sulla storiografia tedesca e insegna agli italiani che Cheronea non è stata la fine del mondo greco ma l'inizio e lo svolgimento della civiltà classica con riferimento alla dimensione universale di questa storia. Quindi dentro questa vicenda c'è, a mio avviso, una trasformazione profonda di alcuni concetti chiave della storia europea che attengono, primo, al concetto che ha retto sostanzialmente la visione della storiografia europea, o comunque con cui tutti gli storici si sono dovuti confrontare, fino alla rottura del 48, è diventata poi rovinosa con il colpo di Stato di Napoleone III, cioè con il cesarismo, ed è l'idea della grande nazione, perché è l'idea della grande nazione che dà sostanzialmente un contenuto forte al concetto di missione nazionale, perché è l'idea naturalmente che una nazione abbia compiti, che poi essa li identifichi con la tradizione cristiana o li identifichi con finalità umanitarie di carattere universale, eccetera, c'è una nazione egemone che trascina tutto il resto dell'Europa e il processo della civiltà. Ma, voglio dire, in nessun momento storico, al di là delle enunciazioni, questo fatto ha avuto una densità così forte se non attraverso la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese, voglio dire, chiamatela la retorica, gli alberi della libertà, la diffusione di questi simboli, era la missione della Francia per la liberazione dell'umanità, la grande nazione, che di fatto però riproponeva il modello della monarchia universale come ambizione al di là della, e quindi creava sotto questo aspetto una risposta che fu abbastanza immediata in ordine a questo. Ma l'idea della grande nazione è finita col 48. Il 48 è l'ultimo momento nel quale in un certo senso sembra essersi posto il problema di una missione di un singolo popolo con capacità di trascinare fondamentalmente tutti. Ed è significativo, lo accennavo ieri, che Vittorio Hugo nel Napoleon Repetit dia una rappresentazione in fondo e ricostruzione di queste vicende opponendo al colpo di Stato di Napoleone Bonaparte questa specie di grande nave, era un poeta, di una grande nave con una prua simbolica che corrispondeva alla tribuna dell'Assemblea Nazionale Francese. Cioè l'Assemblea Nazionale Francese parlava al mondo. Noi parliamo al mondo, stiamo lì in cima, non è chiuso lo spazio dell'Assemblea Nazionale e noi continuiamo a parlare al mondo. Era un appello patetico, voglio dire, e infatti i democratici di Ara Mazziniana gli lo sbeffeggiavano, perché l'altro nodo che si riproponeva era il problema della datazione dell'età moderna, che per molti di questi, a cominciare da Guizot, siamo chiari, era stata dichiarata, e i tedeschi riaffrontavano questo problema, la rivoluzione francese è la fine dell'Ancien Régime, non è l'inizio dell'età moderna. L'età moderna come contemporanea, diciamo, è l'Ottocento. La rivoluzione francese non è l'età delle nazionalità, non consacra le nazionalità, Mazzini lo ripeteva, lo ripeterà in un certo senso anche Cavour in Italia e parecchi altri. E in Italia ci sarà una forte divisione nella cultura politica italiana e anche nella storiografia su questi problemi di datazione. La differenza col secondo Settecento, e io non ho avuto il privilegio di leggere ancora il lavoro di Schiere, ma l'autore è qui, attiene al fatto che le nuove scienze sociali diventano un elemento importante non soltanto per la storiografia, ma per la definizione di Machtstaat, cioè lo stato di potenza che in un certo senso tende a sostituire, si può dire, l'idea della nazione leader, se vogliamo della grande nazione, della nazione commissione, eccetera, non è naturalmente soltanto un appello enfatico al potere, alla potenza, alla grandeur, alla francese, è invece un dato costituito da una serie di analisi, in alcuni casi di tipo etnico-naturalista, relativi al problema delle risorse delle quali si può fondamentalmente disporre. Nasce e si afferma in questo caso con una forza che prima non aveva la geopolitica. Noi abbiamo una modificazione profonda, chiunque abbia familiarità con le pagine di Fèvre sulla terra e l'evolution humaine ricorda naturalmente i suoi commenti relativi al formarsi di un modello di geografia guidato dalla politica, cioè il problema del controllo delle aree naturali, dentro le quali si esplica poi sostanzialmente il problema del Machtstaat. E contemporaneamente a questo si pone sostanzialmente la questione del cosiddetto primato della politica estera. La cultura italiana accoglie subito questi invito. Tutto il dibattito che tra l'altro apre Bonghi, e che in realtà, che è poi professore di storia all'Università di Roma, e gli scritti di storia romana di Bonghi tengono conto di questo tipo di dibattito. Con maggiore freschezza, se vogliamo, negli anni 90 interviene un irregolare, che però avrà grande importanza rispetto alla cultura italiana di questi decenni, che è Guglielmo Ferrero. Prima con l'analisi dell'Europa giovane, e poi naturalmente con la grandezza e decadenza di Roma, cioè con un'analisi dei processi interni che naturalmente ormai non hanno più niente a che fare con il classicismo che invece in Germania ritorna attraverso la voce sempre più autorevole del genero di Mommsen, cioè di Wilamowitz. Cioè mentre Wilamowitz cerca di recuperare su un versante sostanzialmente conservatore e reazionario la tipologia in fondo di ispirazione liberale del vecchio Mommsen, In realtà noi ci confrontiamo con una linea sostanzialmente anticlassicistica, cioè non ci interessano più i modelli di Roma repubblicana, non ci interessa il problema della perdita della libertà di Roma o della libertà di Atene, il secolo di Pericle non interessa a nessuno in questa fase, quello che interessa è la presunta decadenza della Grecia, ma l'espansione imperiale della Grecia, e allora in questo caso si rilegge Drusen, ma si rilegge in una situazione in cui c'è già l'imperialismo, punto di vista, voglio dire, politico, cioè all'interno di un clima in cui quando von Sybel scrive della rivoluzione francese, siamo naturalmente ancora all'interno della fase della grande nazione da criticare e naturalmente della storiografia tedesca che ha un problema forte di identità rispetto ad un'eredità ranchiana che appare debole dal punto di vista, diciamo, della caratterizzazione politica. Quando scrive Treitschke, che diciamo siamo già all'interno, al di là della forte caratterizzazione politica, di una storiografia che si muove dentro una cultura di tipo positivistico e con vocazioni imperialistiche, ecco questo voglio dire, cioè siamo naturalmente di fronte al Machtstaat compatto, cioè al Machtstaat di tipo moderno, dentro il quale può poi rinascere in maniera diversa, ma qui entriamo già nel primo Novecento, il problema di una nuova missione. Perché qui evidentemente c'è poi tutto il problema della polemica tra imperialismo tedesco e imperialismo inglese e le alternative dei due modelli che poi portano ad una letteratura amplissima, che non appartiene però propriamente, diciamo, se non a queste code di Ottocento e che sono più proto-novecentesche prima della guerra mondiale che non ottocentesche. Dentro l'Ottocento invece domina con un'affinità di linguaggio fuori dal mondo tedesco, ma attenta anche a sviluppi del mondo tedesco, il grande modello inglese di Buckle, con lo sviluppo dei modelli di civiltà che da questo punto di vista recupera anche in una qualche misura i problemi della potenza, il modello di Achille Loria in Italia con i fondamenti economici del potere politico e l'analisi dei fondamenti economici del potere politico, siamo tra il 1882 e il 1886, e la grande storia della Francia contemporanea di Ippolito Ten, che poi sono anche per gli storici tedeschi, voglio dire, pascolo comune. Ecco, io ho la sensazione che in effetti ci sia, come dire, molta più affinità di temi e naturalmente di problemi, cioè che mentre è importante fare il confronto, ecco, ma che probabilmente dovremmo fare un passo oltre, cioè dovremmo invitare gli studiosi italiani a parlare di storiografia tedesca, la imparano così, e gli studiosi tedeschi valga poco parlare un po' di storiografia italiana, almeno per quella che può essere utile leggere, e in ogni caso naturalmente di storiografia francese o altro. Dico questo perché in realtà la impressione che ho io quando frequento testi, per esempio parlo di quelli degli antichisti o dei medievalisti, perché non riguardano lo spazio nazionale in senso stretto, è che veramente, cioè questo travaso e questa circolazione di informazioni, di metodi, di conoscenze, è una problematica di carattere generale, la cultura europea ce l'ha. E quindi, ecco, la maggiore utilità forse è naturalmente quella di dentro pure differenze di interpretazione che sono del tutto, voglio dire, fisiologiche nel nostro lavoro, ecco, la ricerca degli elementi di affinità, di consenso o di dissenso, ma dentro un quadro culturale sostanzialmente omogeneo, può essere ritrovata. Ja, wie Sie gut verstehen können, ist es praktisch für mich unmöglich, dieses Referat von Herrn Giarrizzo zusammenzufassen und so weiter. Aber der Schluss war sehr also interessant. Er sagte, dass natürlich muss man den Vergleich tun zwischen der italienischen und der deutschen Historiografie, aber vielleicht nicht nur und nicht um Unterschiede zu finden, obligatorisch Unterschiede zu finden, aber mehr um Ähnlichkeiten zu finden und besonders noch um diese Zirkulation von Ideen innerhalb des gesamten und gemeinen europäischen Bildes herauszustellen. Weil, also seiner Meinung nach, die Ähnlichkeiten, also die, auch die, die, historisch determinierten Tatsachen, ja, Verhältnisse und so weiter, sind ziemlich so ähnlich für Italien, für Deutschland, vielleicht auch für Frankreich und England, aber sicher für unsere beiden Länder und so weiter. Außerdem war die Frage also sehr... Das habe ich schon. Ich möchte zu zwei oder drei Punkten, soweit ich Sie verstanden habe, eingehen. Sie haben einmal davon gesprochen, dass es immer bei dieser Konzipierung des europäischen Gleichgewichts um einen Gegensatz gegen die drohende Universalmonarchie gegeben hat. Ja, genau. Eine durchgehende Tradition sozusagen vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert, das ist vollkommen richtig. Wobei aber zwischen Heeren und Ranke da doch ein Wechsel stattfindet. Heeren begreift die Herrschaft Napoleons noch als Universalmonarchie im alten Stil. So wie meinetwegen die Universalmonarchie Karls des Fünften oder die drohende Universalmonarchie Ludwigs des XIV. Während Ranke, wenn er von napoleonischen Ideen spricht, er immer auch die Ideen der Aufklärung meint, die Ideen eines universalen Denkens überhaupt, eines abstrakten Denkens, eines uniformen Denkens, das geht doch qualitativ eher politische Bedeutung, nicht der Universalmonarchie hinaus. Und dann, das finde ich ganz vollkommen plausibel, dass um 1850 der Abschied von der Grande Nation beginnt, der Abschied von den großen nationalen Missionen, die Rückwendung auf die nationalen Interessen, auf die partikularen nationalen Interessen, wobei aber dann doch jede Nation bestrebt bleibt, irgendwie einen Zugang zu einer nationalen Mission zu behalten. Nicht, das wird man sagen müssen. Also auch die Wendung zum Machtstaat in Deutschland wird jedenfalls von meinen russischen Historikern immer noch mit allen möglichen sittlichen Legitimationen versehen. Das ist also ganz wesentlich. Also auch Treitschke hält den Staat nicht für reine Macht, sondern der Staat als Macht hat eben sozusagen eine Rechtsordnung einzuheben und zu schützen. Das heißt, Macht wird instrumental aufgefasst, steht im Dienst des Rechts, im Dienst der Aufrechterhaltung der Ordnung, was auch immer. Und auch später, als es dann zur imperialistischen Wendung kommt, bemühen sich eben diese deutschen Historiker immer wieder, wie fragwürdig auch immer, so etwas wie eine universale Sendung Deutschlands für das Gleichgewicht der Welt, für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Welt aufzustellen. Das bleibt also auch bei den anderen Schriften, also von Max Lenz an, den großen Mächten von 1900 an, also ein Leitthema. Deutschland ist berufen, sozusagen die Welt neu zu ordnen, aber es ist nicht mehr eine nationale Mission alter Art, sondern eigentlich in der Tat nur eine Umschreibung eines nationalen Egoismus, wenn man sagen kann, jedenfalls in zunehmendem Maße. Aber es sind noch Spuren dieser alten universalen Denkweise erkennbar, noch bis zum Schluss. Grazie. Sono ancora delle richieste di chiarimento degli interventi? C'è ancora un po' di tempo, se si vuole possiamo fare. Professor Wandruschka, prego, il microfono. Ich möchte auch noch einmal zu diesem Thema kommen, der Angst vor der Universalmonarchie. Und da etwas hereinbringen, was ich nur andeuten kann, weil das würde uns noch sehr, sehr weit führen. Und das ist hier in diesem Fall das konfessionelle Element. Die Universalmonarchie, die den sowohl Herren, Ranke und besonders dann natürlich den russischen Historikern so bedrohlich erscheint, ist ja im praktischen Fall, also in der Vergangenheit, die spanische und die französische gewesen. Und sie ist immer auch eine konfessionelle Universalmonarchie. Und ich möchte in der ganzen Problematik der russischen Historiker und auch Ranke das entscheidende, den entscheidenden Faktor in der deutschen Geschichte, die konfessionelle Spaltung, auch vielleicht ganz kurz ansprechen. Ich weiß, das ist ein unendlich weites Thema, aber zum Beispiel hier, Sie haben gesagt, dass die Angst vor der Universalmonarchie dann auch sich schon auf Preußen bezieht. Ich sehe das eigentlich erst dann unter ganz veränderten Verhältnissen erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Zur Zeit Friedrichs des Großen hat niemand eigentlich vor einer, und auch noch zur Zeit Bismarcks fast nicht, vor einer preußischen Universalmonarchie Angst gehabt. Im Gegenteil, es erscheint eben als Schützer vor der Universalmonarchie, dass eine Mission da ist, wie Sie gesagt haben, oder die Sehnsucht nach meiner Mission, das ist wohl richtig. Mir fällt da gerade ein, mein Vorgänger auf dem Kölner Lehrstuhl, ein Erzpreuße, Rasso, der kritisierte, Peter Rasso kritisierte die russische Historiografie immer mit dem so sehr flotten Bild. Ja, das sind die Leute gewesen, die der Überzeugung waren, dass schon der Markgraf, die frühen Markgrafen von Brandenburg einen versiegelten Brief vom Weltgeist, hier kommt natürlich die ganze Hegelsche Sache, schon in der Tasche hatten, dass sie, was immer sie machten und welche Fehde immer sie führten, das schließlich zur Schaffung des Deutschen Kaiserreiches führen würde. Also ist, und ich glaube, dass die Aggressivität der russischen Historiker teilweise auch davon kam, dass ja in den preußischen Staaten, wie sie nach 1815, also nach dem Wiener Kongress, ja bestanden, eine sehr große Zahl von Katholiken waren, die noch der mittelalterlichen Kaiseridee irgendwie anhingen und daher ihren Blick auch, da kommt Ihre Frage etwas rein, ihren Blick auch nach Wien auf den Kaiser richteten. Und dass man sich dagegen gewehrt hat, nur zur Illustration auch nun in den Gedanken und Erinnerungen von Bismarck, auch dass er, der Mann der Disziplin, sagt, vor dem Dreißigjährigen Krieg ärgerte mich jeder deutsche Fürst, der dem Kaiser widersprach. Vom Westfälischen Frieden an war ich parteiisch genug anzunehmen, dass der Siebenjährige Krieg sich vorbereite. Also ich kann diese ganze Seite, auch hier das Konfessionelle natürlich nur kurz berühren, etwa auch beim Unterschied zwischen Ranke und den russischen Historikern. Alle kommen sie ja von der sozusagen geistig aus dem evangelischen Pfarrhaus. Und bei Ranke ist aber ein gewisser Quietismus da, wie er noch aus dem 18. Jahrhundert stammt, während dann bei den späteren russischen Historikern, da sind schon die das Kölner Ereignis und der Kulturkampf und so weiter da, da ist ein viel kämpferischer Konfessionalismus da und dadurch ergeben sich neue Fronten. Ich kann das nicht näher ausführen, ich wollte nur fragen, ob Sie auch dieser Ansicht sind. Ich meine, um mit Ranke zu beginnen, Ranke bemüht sich um eine sozusagen konfessionell ausgewogene. Ich habe hier diese merkwürdig klingenden Begriffe genannt, Österreich sei gegründet auf das monarchisch-deutsch-katholische Prinzip, das gleichberechtigt steht neben dem deutsch-protestantischen Prinzip, das durch Preußen verkörpert wird. Also beides gehört zusammen, beides muss in einer Harmonie zusammengefasst werden. Während diese Ausstoßung Österreichs aus dem deutschen Nationalgedanken, also bei den russischen Historikern konfessionell bedingt ist, und der Rückgriff auf den alten Reichsgedanken, dieser gibellinische Gedanke, von dem auch Preußen spricht, eine Protestantisierung des alten Reichsgedankens natürlich weiter, nicht eine Vereinnahmung des Reichsgedankens für eine protestantische Sicht der deutschen Dinge, nicht? Das ist vollkommen klar. Molte grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo. Prego, professor Giarrizzo. Il fatto che a mio avviso non è stato sufficientemente considerato delle scienze religiose. Diciamo, il dibattito era quello il punto, perché è vero che il concetto di monarchia universale, come ricordava Vandruska, si trascina dietro inevitabilmente la questione della riunificazione sotto un'unica religione, però è altrettanto vero che la scienza tedesca in questo periodo è naturalmente impegnata in un esame attento del problema delle origini del cristianesimo. Il caso dell'ellenismo di Droysen. Droysen personalmente non affronta il problema della Chiesa, ma affronta il problema del sincretismo religioso post-classico, cioè il paganesimo è finito. Cosa viene appresso? E la scienza tedesca è decisamente impegnata in questo periodo a studiare tutti i problemi di sincretismo nell'area orientale, cioè il problema di Oriente. Teniamo conto che nelle scuole tedesche l'ebraico si studiava, Questo ce l'ha ricordato molte volte Momigliano. Quindi, da questo punto di vista, il problema del rapporto Oriente-Occidente, il problema della ricerca, sostanzialmente, di modelli di cristianesimo che non si identificassero con la questione confessionale, era un fatto di notevole rilevanza all'interno della scienza storica tedesca. Dico, no, il caso più importante, secondo me, resta quello di Bossert, che comunque è un po' più tardi. Ma dietro di questo c'è tutta una tradizione. Io ricordavo evidentemente i seminari che Momigliano fece tenere a Pisa, io ho letto solo gli atti, non ero presente, ma naturalmente tutte queste grandi ricerche, per esempio quella poi di Usener sui Gottfried Neumann eccetera, hanno completamente cambiato l'antropologia religiosa in una maniera profondamente diversa dalla linea Fraser, per esempio, o Fraser, quella inglese naturalmente, che era e si muoveva in una direzione di tipo etnologico imperialistico. Qui c'era l'esigenza di una rifondazione religiosa rispetto, e quindi il problema di concepire le missioni, i ruoli, ecco il discorso che facevo sul confronto tra l'imperialismo tedesco e l'imperialismo inglese. Questi elementi vennero subito fuori, cioè la polemica naturalmente da parte degli etnologi tedeschi nei confronti dell'etnologia inglese considerata colonialista, mentre naturalmente la loro non lo era, era uno degli elementi che costituiva, e dato il sistema tedesco, voglio dire, io non sono vissuto nelle università tedesche, ma quello che so già di questi rapporti interni tra i professori tedeschi, mi risulta, voglio dire, che il professore di storia moderna leggeva o addirittura assisteva alla lezione di Harnack. A Vila Moritz potevano non piacere quelle conclusioni, ma naturalmente Vasistas Christentum era un libro sul quale era stato costretto a pensare. E naturalmente Aristoteles Sondaten rappresenta una riflessione da questo punto di vista problematica nei confronti del rapporto tra religione cristiana, crisi del modello pagano e i nuovi modelli di religione cristiana. Cioè, quando De Santis scrive sulla religione di Omero negli anni 90, in realtà ha una perfetta conoscenza e un eco di questo dibattito tedesco. Io sono sempre più convinto che in realtà, se anche ritengo che la storia politica è naturalmente e continua ad essere la storia principe per me, è evidente che non si fa nessuna storia, voglio dire, se non si vive all'interno di questo spazio storico, e di volta in volta si tratta di vedere chi decide, cioè il modo col quale Ranke poteva concepire il problema della divisione confessionale di dati di questo genere apparteneva alla sua ideologia politica e alla sua sensibilità religiosa, ma via via che si va avanti, problemi di questo genere non si leggono soltanto attraverso il Kulturkampf di Bismarck, è solo una cosa. Prego. Nur einen Satz sozusagen. Treusen hat sich ja mit dem Hellenismus deswegen beschäftigt, ursprünglich, der erste Antrieb war ein religiöser, dass der Hellenismus, den man immer als Dekadenz bezeichnet hat, ja jenes Reich geschaffen hat, in dem Christus geboren wurde. Und also diese Kultur, in die Christus geboren wurde, muss doch einen größeren Wert haben, als man von einem streng klassizistischen Wertesystem aus, also ihm einen sehr negativen Wert gegeben hat, bisher gegeben hat. Und das ist für ihn der ursprüngliche Antrieb gewesen für die Beschäftigung mit dem Hellenismus. Und noch ein Wort, nur zur Erinnerung, Friedrich der Große hat ja bekanntlich gesagt, das Wappentier Preußens müsste der Affe sein, weil Preußen ja eine Großmacht, also tue, als ob es eine Großmacht sei und sei es aber nicht. Das ist also ein Wort Friedrich des Großen. Hier ist also noch durchaus eine Selbstbeschränkung und eine Bestätigung dessen, was ich gemeint habe. Im 18. Jahrhundert hat man vor der preußischen Universalmonarchie ja keine Angst gehabt, und noch Bismarck hat noch nach 1866 lang gezögert, weil er gesagt hat, Bayern können wir eigentlich nicht verkraften, und dabei hat er gerade auf Sizilien verwiesen und auf Süditalien, auf den Brigantaggio, was ja in Wirklichkeit ein Krieg war, und wenn wir Bayern annektieren würden, würden wir uns, sagte er damals, würden wir uns ähnliche Laus in den Pelz setzen, wie es die Italiener mit die Piemontesen mit Süditalien gemacht haben. Sehr schön, sehr schön. Darf ich noch eine Frage hinzufügen? Indem ich sage, dass also die Entwicklung von Droysens religiösen Vorstellungen durchaus parallel verläuft zu der Entwicklung, die ich hier vorgeführt habe. Am Anfang steht sozusagen die Vorbereitung der Erscheinung Christi. Dabei ist immer mitgedacht, dass der wahre Christus dann Martin Luther ist natürlich, der Christus zu sich selbst bringt. Und Martin Luther geht ein in den immanenten preußischen Staatsgedanken. Das ist die Entwicklung. Auf der gleichen Ebene, sozusagen der religiösen Überzeugung, können wir die gleiche Entwicklung verfolgen, die ich darzulegen mich bemüht habe, von einer universalhistorischen Konzeption zu einer Partikularen. Molte grazie, voglio ringraziare il professor Mulak soprattutto per la sua splendida relazione e poi tutti quelli che sono intervenuti, perché mi pare insomma che